Ich glaube, man muss jetzt 5 oder mehr Jahre verheiratet sein, damit man ganz Pension kriegt. Ne? Diese kurz auf dem Sterbebett noch kurz verheiratet, das geht nicht. Ein Jahr hast du 10%, 2 Jahre 20%. Also man muss 10 Jahre warten, bis man das Gift verabreicht. Bis dahin hat man sich so an den Arsch gewöhnt, dass man den gar nicht mehr weghaben will. Das ist herrlich, oder? Man hat einen Plan, aber man kann ihn nicht durchziehen. Ja, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzählst du ihm seine Pläne. Oder? Planlos. So, meine Damen, irgendwelche Herren da? Wunderbar. Wunderbar. Das gefällt den Damen, wenn man die Herren durch den Kakao zieht. Oh. Guckst du, wie sie alle schmunzeln. Ich schleibe mich ganz schön rein. Ne? So, das Leben hat keine Moral, steht hier. Na gut. Mehr Aal geht auch nicht. Ne? Moral. So, guten Abend zum dritten. Bei 3 gibt es den Zuschlag. Ne? Steigerung. Wer hat es verdient? Wer bietet am meisten? So, jetzt geht's weiter. Fragen zum letzten Talk noch? Übrig gebliebene? Fette Sucher. Die fetten Esoteriker. Das kann eine neue Punk-Band sein oder so. Wie heißt denn eure Gruppe? Fette Esoteriker. Wo war er? In Thailand? Nee, wo war der Doktor? In Indien? Kambodscha. Ich trinke lieber Kombucha. Kombucha. Ja, es gibt wirklich viele gute Menschen auf der Welt. Ja. Bist du auch so gut? Habe ich gehört. Haben wir ja vorhin gehört, wie gut einer sagt. Ich bin der Übergutste. Du meine Güte. Wenn sie mich treffen, sagen wir, du meine Güte, du schon wieder. Der Gütste. Na gut, so, jetzt ernsthaft geht's los. Es klappt immer nicht, ne? Was ist das Thema? Was? Die Moral. Die Moral hat kein Leben. Das finde ich besser. Nicht das Leben hat keine Moral, sondern die Moral hat kein Leben. Ja, dann haben wir es ja hinter uns. Aber die Moral kennt kein Leben. Oder steht hier? Das Leben hat keine Moral, die Moral hat kein Leben. Haben wir jetzt, ist gut. Ja, Fragen zum Moralistischen. Naja, oder andere Fragen, es muss nicht über das Thema sein. Immer noch nichts. Das sind mir die richtigen Besucher. Faule Esoteriker, fette Esoteriker. Ja, gut, wer hat ein Problem? Mit der Moral. Mit der Kirche. Das ist eine moralistische Institution. Ne? Wer hat ein Problem mit Priestern? Oder hatte? Nur wir reden von Moral hier. Wir reden von der die sogenannte Institution Kirche, die von sich beansprucht, ethisch und moralisch über allem zu stehen. Und jetzt können wir darüber reden. Ne? Die stehen immer über allem. What he come? Die sind geweiht. Keiner ist horniger als die. Ja? Geweihte Kirche. Gut, da war es immer Frage. Nein, der gerade sich umdreht. Immer der sich umdreht, der ist gemeint. Jetzt keine Frage mehr. Doch. Doch, wir können gleich loslegen. Also, mich würde noch einmal doch interessieren, du hast vorhin gesagt, der Krishnamurti ist ein Lehrer und du bist aber kein Lehrer. Ich habe nicht gesagt, dass ich kein Lehrer bin, ich bin weder noch. Also du bist weder Lehrer noch nicht Lehrer. Ja, weil wenn ich sage, ich bin kein Lehrer, dann bin ich ja schon wieder was anderes. Also ich bin weder noch. Wie kann ich das verstehen? Der Krishnamurti ist ein Lehrer und ich nicht. Was ist ein Lehrer? Keine Ahnung. Der was beibringen will, der dir sagt, du musst noch was lernen. Dass du wachsen musst, dass du transformieren musst, dass du transzendieren musst, dass du was immer, dass irgendetwas noch nicht stimmt mit dir. Dass du dafür noch was lernen musst oder dich noch reifer werden musst. Oder was auch immer, dass du dich reinigen musst, deinen Geist reinigen oder immer Aufgaben gibt für irgendetwas, das scheinbar bei dir noch nicht stimmt. Dafür gibt es Lehrer, wo du dir sagen, dein Herz ist noch zu, jetzt musst du dein Herz öffnen für irgendetwas. Oder also immer, wo irgendwas noch zu tun geht. Oder was es zu tun gibt. So wie in der Schule, dass du die nächste Klasse erreichst. Die nächste Dimension vielleicht erreichst durch irgendeine Übung oder die nächste, was immer. Also es gibt da eine Aufgabe und dann ein Ziel. Um dein Diplom zu kriegen. Das Diplom wäre vielleicht Erleuchtungsdiplom oder so. Ist das etwas, was also nicht wert ist zu tun? Nein, das gehört zum Traum. Das Leben ist eine Schule oder die Schule ist ein Leben oder was immer das nennst, da gibt es halt jeder. Du kommst als Baby zur Welt und von da an lernst du fürs Leben, sagt man uns. Ne? Aber möchte das Leben, dass du überhaupt was lernst? Keine Frage. Also für was lernt man was? Für andere, fürs Leben? Oder muss man wirklich fürs Leben lernen? Oder für deine Eltern vielleicht? Für Konzepte? Und irgendwann geht die Klappe zu und dann ist alles Gelernte wieder weg. Also vielleicht lernt man für nichts und wieder nichts, wer weiß. Nur Sport, Spiel, Spannung. Egal, was man lernt. Alles wird wieder weg sein. Ist also eigentlich nur eine Unterhaltung. Ich lerne für was, weiß ich nicht. Ich lerne einfach. Und genauso wie im Schulischen oder irgendwas im Spirituellen. Du übst und übst und übst. Exerzitien nach Exerzitien von Lehre des Herzens, irgendwas. Du kennst alle Bücher auswendig und liest und liest und weißt und weißt. Und möglicherweise nur zur Unterhaltung. Das ist gar kein Nutzen hinterher. Oder ein temporärer Nutzen, wo es dich dann möglicherweise als reifer erscheinen lässt als andere, oder? Du bist weiter, du bist näher dran, du bist was immer. Aber an was? Was lässt dich dem näher sein, nachdem du strebst? Wird deine Sehnsucht weniger oder mehr? Oder ist die Sehnsucht nur weniger, weil du älter wirst, weil du keine Kraft mehr hast oder weil du was weißt? Ich glaube, man möchte deswegen mehr lernen, weil wir sind voller Widersprüche, Wünsche, Gegensätze, Begierden und also so ein riesiges, kompliziertes Verflechtungsding. Und das versucht, man kann lernen möglicherweise, das also aufzulösen, zu entspannen. Ja, aber hattest du als Baby schon ein Geflecht? Das kann ich mich nicht als Baby erinnern. Ja, aber das ist die Frage. Wo ist das gekommen? Als Baby bin ja auch ich die Brustwarze, von der du gesprochen hast. Bin ja ich. Wer sagt das? Das weiß ich von meinem Lebenslust. Und warum musst du da noch dran saugen? Ja, ich frage nur, wenn du schon die Brust bist mit der ganzen Milch, ja, wer muss dann noch saugen? Baby muss saugen. Muss es? Ich denke, du bist schon da, die Milch. Ich denke, du hast schon das Gewahrsein dann, dass du weder Baby noch Brust noch Hunger spürst. Was bist du jetzt? Das Baby? Das hungrige Baby oder der... Also so voller Widersprüche und Konflikte und Wünsche und Gegenwünsche, dass wir uns deswegen dieses Bedürfnis haben, zu suchen und das irgendwie aufzulösen in eine Harmonie des Universums, wie immer man das nennen will, oder du sagst ja, das ursprüngliche Sein oder sowas. Ist das etwas, was zu nichts führt, oder wie kann man das darstellen? Oder wie siehst du das? Ich sehe das so, dass es nur Probleme gibt, weil es dich gibt. Und wenn es dich gibt, bist du schon ein Problem. Und dann wirst du das Problem lösen, weil die, dann möchtest du die Probleme lösen, die es ohne dich gar nicht gäbe. Das ist alles. Ja. Es gibt also nur Probleme, weil es dich gibt, und weil es die Probleme gibt, gibt es dich. Aber so ist es. Das gehört zusammen. Auch du hast Probleme, der Schwiegereltern kommt, dann stehst du da. Schwiegereltern habe ich nicht. Bitte? Nee, das ist egal. Ich freue mich schon, deinen Schwiegervater kennenzulernen. Wenn du die Hochzeit zahlst, mach ich, Karl. Oh. Das nennt man Schlawiner. Das ist es mal wert. Ich hab aber viele Leute, die kommen wollen. Wir kommen alle. Ich habe keine Freunde, die keiner mag mich. Na gut, du könntest also sagen, ein Konzept ist dann verstrickt in Konzepten und möchte dann die Konzepte auflösen, die ohne die Anwesenheit des ersten Konzeptes gar nicht wären oder es nicht gäbe. Gibt es etwas ohne Konzept? Nee. Es braucht immer eine Vorstellung oder ein Konzept, damit überhaupt was sein kann. Wenn du die Welt nicht beschreiben würdest oder keine Idee von der Welt hättest, würdest du die Welt gar nicht sehen. Gäbe es für dich die Welt gar nicht. Das ist wie das Baby. Das Baby kennt nicht weder sich noch die Welt noch seine Eltern. Also es gibt... Es hat keine Ahnung, ob es Ahnen hat oder nicht. Also vollkommene Ahnungslosigkeit, was es ist oder nicht ist. Das ist Jesus' Hinweis, werdet wie die Kinder, also wie ein Baby, was gar nicht weiß, dass es ein Baby ist. Und dann, wenn du das auf Baby schaust, siehst du die reine Unschuld, weil du weißt, da ist etwas, was gar nicht weiß, ob es ist oder nicht ist. Darum bist du so verliebt, direkt ins Baby, du kannst gar nicht helfen, du verliebst dich augenblicklich in diese Unschuld. Verrückt, ne? Und dann möchtest du auch wieder hin. Und ich die Sehnsucht danach, nach dieser Unschuld wieder da. Dieses... Ja, dann jeden Moment, wo du nicht die Unschuld bist, scheinbar leidest du unter dann dieser Idee von Unschuld. Und das Baby ist doch dann reiner und klarer als ich. Und ich will da auch wieder hin. Kein Baby haben, Baby sein. Oder ist das schon... Wäre fortgeschrittener Alzheimer-Zustand sehr. Ja, die arbeiten schon in der Schweiz an der Demenzpille. Schon länger. Ist das wahr? Ja, die Schweiz braucht Geld. Und die Demenzpille ist das Beste, wie man Geld kriegt. Weil alle, die Nummernkonten haben in der Schweiz, die, bei der Demenz vergessen sie die Nummer und dass sie Geld haben. Und die Schweiz behält es einfach. Wie nach dem Krieg. Das ist die beste Geschäftsidee. Ich muss da nochmal mit sprechen mit dem Schweizer Oberrat. Nee, aber kannst du so, Hoffmann, das ist dann der Hoff, der Mann, Hoffmann, La Roche, und schon geht's alles in die Schweiz. Das ist nicht verkehrt. Ich finde es super. Der Demenz hat, der weiß gar nicht, dass er gearbeitet hat, ob er Geld gehabt hat oder nicht, hat nichts verloren. Wenn man nicht mehr weiß, was man hatte, haben wir auch nichts verloren und die Schweiz freut sich. Super. Wisst ihr, kannst du mit nach Hause nehmen in die Schweiz. Ja, wo waren wir? Beim Problem lösen. Karma-Yoga nennt man das in Indien. Also karmische Knoten lösen, die es gar nicht gäbe, wenn es da einen gäbe, der Knoten haben könnte. Also der dann versucht, die Knoten zu lösen, bestätigt seine Existenz, indem er eben Erfolg hat am Lösen. Und desto mehr Knoten er löst, desto stärker wird seine Identifizierung mit einem Löser, der es kann. Unendlicher Knoten los. Da ist der Knoten aber los. Ganz berühmt, Karma. Es ist eine unendliche Geschichte. Nämlich für einen Knoten, den du löst, schaffst du Platz für 10 andere. Das ist das Prinzip. Weil der Erfolg, dass du was machen kannst, ist schon das nächste Konzept. Und bestätigt den einen, der denkt, er müsste was tun. Es ist wirklich ein, in Englisch, vicious circle. Also ein Teufelskreis von Erfolg, der eigentlich Misserfolg ist. Also desto harmonischer dein Leben wird durch dein energetisches oder irgendwas Knoten lösen oder Ding, desto mehr Erfolg du hast, desto eigentlich mehr Misserfolg hast du. Desto mehr vertraust du deinem eigenen Vermögen, nämlich etwas tun zu können an deinem Frieden. Und wenn der Buddha dann durch Versagen eben erkannt hat, dass er nicht zu dem werden kann, was er ist, dann ist das eben nicht Versagen scheinbar kontraproduktiv. Scheinbar, ich würde es nicht sagen. Ich würde sagen, trotz des Versagens oder Nicht-Versagens ist. Aber nicht wegen dem, weil das wäre schon wieder, dann wirst du nämlich eine Übung des Versagens jetzt einläuten. Das wäre genauso schlimm. Mal gucken, wo kann ich denn jetzt versagen? Was kann ich denn nicht? Ehe. Ich würde sofort versagen. Braucht da gar nicht erst einzugehen. Also du kannst ein Konzept mit dem Gegenkonzept. Irgendwie. Da gibt es dann die weiße Tantra und dann gibt es das schwarze Tantra. Weiße Tantra ist dann die Lichtdinger und die schwarzen sind halt Aleister Crowley dann. Ego-Überwindung durch Ekelüberwindung. Wenn du kein Ekel mehr hast für irgendetwas, hast du kein Ego mehr. Du tust alles, was dich ekelt. Du isst nur noch das, was dir nicht schmeckt und machst nur noch Sex mit wirklich dem, was man wirklich nicht möchte. Hast du schon mal gelesen, Sex, Sex, Sex, das Biest, das Buch? Wunderbar. Was man nicht alles nicht tun sollte. Boah. Aber auch wieder die Sehnsucht nach Ich-Überwindung, also das loszuwerden, was einem scheinbar Leid bringt. Und dann geht man halt ins Schwarze. Dann gibt es dann in Indien da aus Schädeln trinken und dann mit Toten schlafen. Alles diese ganzen... Ja. Nicht, nee. Ja. Das sind Techniken. Also die Qual, die Sehnsucht nach dem, was man ist, muss schon ziemlich groß sein. Damit man all das, zum Beispiel nach Indien gehen und die ganzen Amöben und Bakterien, die ganzen Tierchen, die man sich da holen kann, alles, was einem da passieren kann, Cholera bis Typhoid und tralala, dass man das eingeht und dahin geht, dann muss doch schon irgendwas nicht mehr ganz... Irgendwas ist da am... Aber man macht's. Also man übergeht total dieses körperliche irgendetwas oder man weiß schon, da ist etwas, was es mir mehr wert ist als alles körperlich gesunde oder was auch immer. Also wo ist da die, der mich schützt? Ja, Fragen zum, wie dumm kann man sein? Naja, aber wenn zum Beispiel jemand geht anhäuft, und trotzdem seine Familie nicht verliert und glücklich vielleicht stirbt, das ist schon sehr verführerisch, dass es möglich ist. Ja, Wolfgang, streng dich an. Ja, eben. Die federgroße Familie. Das ist Wolfgangs Traum, wir haben ihn gerade gehört. Aber es ist zu spät. Wolfgang, ich glaube, du schaffst das nicht mehr. Ja, ich habe den Ratschlag meiner Eltern, ich werde das nicht schaffen. Und das ist angenehm, weil dann brauchen wir nicht anstrengen. Ich kann es dir nochmal bestätigen. Ja, aber es wäre doch nett, wirklich viel Geld zu schaffen. Ja, Rosamunde Pichler als Wolfgang. Ich nenne dich nur noch Rosamunde jetzt. Das nennt man Traumtänzerei, aber was soll's. Na, aber bei manchen geht's ja. Wo? Zeig mir einen. Es gewinnen ja auch manche im Lotto. Ja, und die verlieren es dann innerhalb von 2 und sind hinterher auf Sozialhilfe. Das ist eine negative Einstellung. Na klar, es ist alles möglich. Du gewinnst, du verlierst, du gewinnst nicht. Aber du kannst auch gewinnen und es glücklich ausgeben. Es ist verführerisch, dass es irgendwo die Möglichkeit gibt und nicht. Was du vielleicht damit hast, das alles bringt nichts. Ich habe nicht gesagt, dass es nichts bringt. Ich habe gesagt, weil es was bringt, bringt es nichts. Meinst du, der Leiche macht was aus, ob der unglücklich gestorben ist? Ja, ich frage dich ja. Ich frage dich, ob es der Leiche was ausmacht, ob der da vorne glücklich war oder unglücklich. Wie mir, als Leiche? Wie vorher? Du willst doch einfach nur glücklich sterben. Dass ich nicht von einer schlechten Pflegerin gepflegt werde, sondern weil ich so viel Geld habe. Weil wirklich Leuten, die nur wegen Geld nett sind, ist doch angenehmer. Drei Thai, vier Polen, fünf Rumänen. Wie viel Frauen braucht ein Mann, wenn er stirbt? Wie viele Hände müssen gehalten werden? Das nennt man wieder, ich sag's, der feige Mann. Wo sind die Eier geblieben? Du bist einfach ein Angsthase, bist du. Angsthase ohne Eier. Ja, das meine ich ja. Ich streng mich nicht an, vielleicht doch nicht reich zu werden und zu sagen, ich habe es nicht geschafft. Ja. Aber die Möglichkeit besteht. Du widerstehst deinem Glück. Das meine ich, ja. Und red mir ein, du hast recht, das bringt dir Er kommt nur zu mir, damit er bestätigt wird. Bringt doch alles nichts. Nein, es ist schon verführerisch. Ja, ich sag mal, die zu mir kommen mit der Ansicht und dem positiven Ohren, ich sage, geh mit Gott, aber geh. Aber red mit mir nicht. Weil ich habe da keine Ahnung von. Naja, aber ich habe auch schon erkannt, dass ich als Kleiner dann aufgebaut worden bin, du musst was erreichen und wenn nicht, dann. Und du versprichst mir jetzt, also mein Versprechen, es könnte auch anders gehen, man muss sich gar nicht anstrengen. Aber dann sagst du wieder, man kann aber. Das geht vielleicht doch nicht gut aus. Na, aber manche sagen immer, du redest immer, dass du total faul bist oder irgendwas nichts tust und dann reißt du die Weltgeschichte und sitzt da tagelang und redest dreimal am Tag. Also faul ist was anderes, sagen sie mir immer. Ich sage aber, ich bin zu faul zum Faulsein. Es ist viel anstrengender, faul zu sein, als einfach Moment für Moment einfach den Scheiß zu machen. Ja genau, du vermeidest Anstrengung. Du machst es trotzdem leicht, dass du fällst. Das ja, ist okay, mir fällt es am leichtesten, dass ich mich anstrenge, ohne mich anzustrengen. Ja, aber ich habe noch immer das im Kopf, diese Erziehung, so darf man nicht sein. Darum habe ich noch mehr Haare. Ja. Ja. Wohin soll das führen? Und das ist das. Das ist gewienert, nennt man das. Jetzt komme ich und muss aber so tun, als würde ich nun darauf einsteigen, was du sagst, weil sonst glaube ich dir, was du sagst. Das wäre furchtbar. Ja, so könnte ich mich bald fühlen. Ne? Ja, furchtbar. Ja, es ist schon verführerisch. Es ist ein Wetzer. Mann. Verführung der Minderjährigen. Der Verführer. Verführte, wozu? Ja, noch einer, der glücklich sterben möchte. Na, aber leben. Noch schlimmer. Ich will glücklich sein. Ja, es ist das Verrückte. In dem Moment, wo du glücklich sein willst, bist du unglücklich. Ne? Ich. Dumm gelaufen. Weil das ist die Voraussetzung. Damit einer glücklich werden möchte, muss er erstmal unglücklich sein. Es geht nicht anders. Total bescheuert, ne? Sobald du Frieden haben willst, musst du erstmal Krieg. Ja, das ist Bedingung. Und da wird es keinen geben, der das anders hinkriegen kann. Na, ich war zufrieden, aber nicht unglücklich. Aber das war mal dann zu wenig. Und dann wollte ich mehr, ne? Du warst zufrieden. Ja, ich habe schon Platz genügt, aber auch über die Jahre nicht. Aber ich war nicht unglücklich. Selbst nicht unglücklich zu sein. Ist nicht genug. Ist aber, es reicht nie. Das finde ich gut. Es reicht, egal wie es ist, es reicht nicht. Keine Zufriedenheit, also keine Satisfaction zu kriegen in irgendetwas. Immer der kleine Mick Jagger. I can't get no. But I try. Ich glaube, das kommt aus der Kindheit, aber das muss eine Masse haben. Das lasst sich nicht nehmen, dass die Eltern schuld sind. Das ist, Wolfgang, ich könnte ja sagen, das ist eine Menschheitspsychose. Ja, genau. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Wenn du wünschst heute Abend. Ja, Menschsein ist schon das Furchtbarste, was man sich nicht vorstellen sollte. Aber es ist zu spät jetzt. Du hast es dir jetzt vorgestellt und jetzt musst du den Scheiß bis zum Ende. Wolfgang bis zum Ende. Und keiner siegt. Es gibt also keinen Endsieg. Wolfgang bis zum Ende. Das ist schon. Da muss man stark für sein. Naja, vielleicht mal habe ich schon. Ja, und das Schicksal passt zu allem hier. Egal wie er heißt, Otto bis zum Ende, egal wann das Ende kommt. Ne? Ob es jetzt oder sofort endet oder irgendwann in 50 Jahren oder irgendwann, es muss bis zum Ende. Kein Entkommen vorher. Die Lebensgeschichte von Wolfgang hat angefangen und die wird irgendwann enden. Aber und ob er dann glücklich war in der Zeit oder unglücklich, es ist jetzt schon vorbei. Schon passiert. Ne, jetzt. Es ist jetzt schon passiert. Schon vorbei. Tom Dooley ist schon, hängt schon. Ja. Also alles, was geboren ist, ist eigentlich schon tot. Ob glücklich oder unglücklich. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Man könnte es auch Totgeburt nennen. Ja, ja. Egal, was sich gebärt. Das ja, habe ich mir gefühlt und dann bin ich noch hingegangen. Ne? Ja. Ja, der Hinweis ist immer, das Leben wird nie geboren. Also das, was Leben bedeutet, oder das ewige Leben wird nie geboren. Und das, was geboren ist als Information, wird wieder weg sein. Also beim Entstehen ist es schon wieder weg. Alles, was sich als Information zeigt, ist schon längst transformiert in etwas anderes. Also es hat eine Halbwertszeit von was auch immer, aber es ist nicht das, was Leben ist. Es lebt nie. Es ist ein Aspekt von was, könntest du sagen, von Information, vom Bewusstsein. Oder du kannst dich sagen, das ist Leben. Gut. Flasche weg. Martin. Ja. Ich war manchmal die Schnauzen voll. Tja, kann ich wieder nur sagen, du bist nicht allein. Sei froh, dass du noch was zu essen hast. Manchmal habe ich die Schnauze voll. Ach Gott, oh Gott. Wo soll das noch hinführen? Keiner weiß Bescheid. Ja, noch jetzt aber frische Fragen. Warst du in Indien wieder? Nein. Nee? Hast du es in den 7 Monaten Winter ausgehalten? Ja, mehr oder weniger. Boah, das ist schon hart. Und nichts überlegt in der Zeit, was man fragen könnte? Ja, ich könnte jetzt schon was fragen. Natürlich, kann das Sein sich selbst erfahren? Nein, nicht, also nicht relativ. Absolut erfährt ist es. Die absolute Erfahrung von Sein ist ununterbrochen. Aber es wird sich nicht relativ erfahren in etwas oder durch etwas. Und das kann man nicht lernen, zu sein. Das muss man auch nicht lernen. Und alles, was man lernen kann, kann das nicht sein. Und der das lernen muss, kann das auch nicht sein. Weil alles, das sind Erfahrungen. Oder du kannst sagen, die Verwirklichung von Sein, aber das sind nicht das Sein. Und das kann ich nur immer wieder wiederholen. Und das Sein, was da fahren kannst, kannst du nun mal nicht sein. Also das kleine Sein, was da fährst, als Ich, als kleines Ich, oder dann der Erfahrene, das Erfahren, das Erfahren, was du erfahren kannst, was dir vorstellen kannst, was du scheinbar leben kannst, ist nicht deine Natur. Das ist eine Vorstellung von dem, was du bist. Ein Theaterstück. Also die Aspekte sind Vorstellungen. Des Seins. Das ist der Traum des Seins, oder? Wenn du dann den Parabrahman als absoluten Träumer bezeichnest, ist das alles das Bewusstsein, was der Traum des Parabrahman ist. Also Gott träumt sich. Als was auch immer. Aber er ist unfindbar im Traum. Aber du bist jetzt in der Idee, oder ich spreche immer mit den Ideen, dass man Gott im Traum finden kann. Gott synonym für Selbst. Oder Wahrheit, Wirklichkeit, Natur, Sein, alles Synonyme für das nominale Sein, das Absolute. Und die Vorstellung, die dir aufgesetzt ist, ist, dass du das möglicherweise in diesem Leben finden kannst. In irgendeinem Umstand, in irgendeiner Erfahrung. Dass, also das, dass du das Wissen irgendwann mal erfahren kannst oder haben kannst. Und ich kann hier nur sitzen, du wirst es nie erfahren, geschweige denn haben. Und ist das das, was du sagst mit dem Versagen von Buddha? Welches? Naja, das absolute Versagen. Ja, das ist das. Indem du überall geguckt hast und dich nirgends gefunden hast, absolut versagt hast am Finden. Auch bei Nisargadatta ist das die ultimative Medizin, dass du im Nicht-Finden eben bist, was du bist. Du suchst in allen möglichen äußeren oder inneren Räumen, egal in welchen Dimensionen du sein kannst, suchst du nach dem, was du bist. Und im Nichtfinden dessen, was du bist, verweilst du als das, was du bist. Also das absolute Nichtfinden von dem, was die Absolutheit ist. Das ist die Medizin, die Nisargadatta dir verabreicht. Oder die diese. Also, und dann ist Meditation, bleibt übrig, weil das Suchen hört nicht auf. Das Bewusstsein wird ewig weitersuchen. Nur du bist trotz des Suchens, trotz der Selbsterkundung des Bewusstseins, bist du das. Weil es gibt keine Erwartung mehr von dem Bewusstsein, ob es jetzt findet oder nicht findet, weil was immer das Bewusstsein findet, wird wieder etwas Kommendes und Gehendes sein. Also jede Realisation des Bewusstseins ist immer eine temporäre Realisation, die gekommen ist und wieder gehen wird. Also das kann nicht die Realität sein. Von daher kommen viele Realisationen und viele Realisierte und viele Erfahrungen und viele Erwachte und viele Unerwachte und nichts ist passiert. Es kommt immer ein Kommen und Gehen scheinbar, aber beim Kommen ist nichts gekommen, beim Gehen geht nichts und du bist immer noch, was du bist. Ich meine, das sind Hinweise, dass du beim Kommen nicht kommst, beim Gehen nicht gehst und wie oft hast du das schon erlebt, dass was kommt und wieder gegangen bist und es ist wie eine Drehtür des Seins, wo alles dreht sich und es dreht sich und dreht sich und nichts passiert. Du drehst dich beim Tod raus und in der gleichen Tür wieder rein. Jupp, bist du wieder da. Oder bist du die Drehtür. Keiner weiß, was er ist. Viele Erfahrungen und nie ist etwas passiert. Schon in dieser kurzen Spanne von Lebenszeit, in der du jetzt bist, ist seit deiner Geburt, dein Wesen hat sich absolut nicht verändert. Du bist hier und jetzt noch genau das, was du als Baby warst. Unverändert in deiner Natur. Trotz der ganzen Erfahrungen und Erkenntnisse und Verstehen oder Tragödien und Komödien und irgendetwas, bist du immer noch das, was du bist. Da ist das, was du bist, ununterbrochen. Keine Konsequenz hat es jemals, also du hast keine Konsequenz erleiden müssen durch irgendeinen Vorkommnis. Also deine Unbeflecktheit von dem, was du bist, ist immer noch unbefleckt. Also unbeeinflusst von allen Ereignissen, die jemals stattgefunden haben. Ob glücklich da vorne, glücklich, unglücklich, irgendetwas war oder nicht war, das, was du bist, ist ununterbrochen. Unbeeinflusst. Hat nie eine Konsequenz. Also hat sich in seiner Natur nie verändert. Ja. Wie kann man das vergessen? Ja, das frage ich mich auch. Also so voll ist das überhaupt nicht, diese These, es gibt etwas unveränderlich eigene Natur oder warum soll das geben? Ja, ich weise nur darauf hin. Ja, aber es hat nicht gedacht, dass es das geben muss, es gibt es einfach. Ja, und es hat doch mit muss nicht zu tun. Das zu meinen. Was? Was ist, was bringt dich dazu zu meinen? Das ist die absolute Erfahrung hier. Das bringt mich nicht zu etwas, das ist die Erfahrung hier und jetzt. Das heißt ja noch lange nicht, dass es eine unveränderliche Natur gibt, die vom Baby bis zum Sterben... Ob das das heißt oder nicht heißt, ist mir vollkommen wurscht. Ja, ich halt, kann dir nur davon... Gerne wissen, warum. Ja, du würdest gerne das beherrschen, aber das kann ich dir nicht zugeben. Ich würde gerne wissen, warum du davon ausgehst. Dass ich gehe davon nicht aus, für mich ist das die Wirklichkeit. Für dich ist das die Wirklichkeit? Ja, dass die Wirklichkeit nie verändert wurde von Unwirklichen. Ja, dies hier und jetzt. Die Wirklichkeit, ja, mehr nicht. Vorher gemeint. Wie vorher? Nie hast du die. Ich habe gesagt, trotz der ganzen Ereignisse ist das, was ich bin, seit der Kindheit, seit Baby, nie verändert worden. Ich habe nicht gesagt, dass da irgendwas passiert ist. Ich habe gesagt, trotz allen Passierens ist nie etwas passiert für das, was ich bin. Mehr nicht. Was lachst du? Ich habe das Gefühl, du veränderst immer leicht deine Aussagen. Ich habe immer das Gefühl, dass du mit fünf verschiedenen Ohren hörst. Du schießt immer schnell zurück und hast dann nuancenweise deine Sätze etwas angepasst. Das ist die neueste Entwicklung. Und dann kommt er, jetzt beschwert er sich, dass er wieder nicht mitkommt. Abgetaucht? Das Schöne ist, ich muss nicht an irgendeinem Konzept festhalten. Ich kann das verändern, je nach der Lage der Dinge. Da bin ich ganz vogelfrei. Es gibt das unveränderliche, ewige Selbst. Wieso machen Sie das überhaupt? Was ist das überhaupt, dieses komische Ding? Das wird man nie kennen. Das ist auch die ganze Zeit. Ja, und ich weise immer nur darauf hin. Ich weise auf das unveränderliche Leben hin. Das, was man Leben nennt, Sein nennt, Selbst nennt. Ja, was? Ja, warum bist du hier? Warum bist du hier? Warum bist du hier? Die Frage ist, warum bist du hier? Das ist nicht die Frage. Doch, das ist die Frage. Die Frage ist jetzt echt anders. Die Frage ist jetzt, warum sagst du einfach an dieser Sache und du auch unveränderliches Selbst und du auch und immer gleich und geht bis zum Schwul und so weiter. Ja, da gibt's da, also verändere ich mich doch gar nicht. Wieso? Erst eben hast du mir vorgeworfen, dass ich mich ständig anpasse und jetzt wirft er mir vor, dass ich mich nicht anpasse, dass ich unveränderlich immer darauf hinweise. Jetzt, du musst dich mal entscheiden, Junge. Was mache ich denn jetzt? Jetzt hast du mich befördert, danke. Junge. Freddy. Also das möchtest du nicht antworten, musst du auch. Was denn? Warum es sozusagen einen Konsens darüber gibt, in dieser Welt der, ich weiß nicht, was ich da nicht verstehe. Es gibt dieses Unveränderliche, das war immer da und du siehst es nur nicht, du kannst es auch nicht entdecken und es ist aber da. Und sogar das Paradox, es ist nur, es ist da, auch wenn es nicht da ist. Schon in der Bibel, jetzt und immer da. Der Hinweis auf das ewige Leben. Ich weiß gar nicht, worum du da rummeckerst. Ich frag dich ja nur. Du fragst nicht nur. Da kennen wir ihn aber besser, wa? Er fragt nicht nur. Er möchte gerne jucken. Aber es juckt uns jetzt auch nicht. Wo waren wir? Wir waren bei dem Hinweis, was es wert wäre zu sein und was es möglicherweise nicht wert wäre zu sein. Das ist die Frage. Diese Kraft der Unterscheidung, darüber reden wir eigentlich hier nur. Mehr nicht. Also wenn ich glücklich bin, dann wird mir eigentlich kein Wurscht, was du sagst. Nein, ja, das kommt zu mir kommen auch keine Glücklichen, Gott sei Dank. Ich habe immer mit nur diesen frustrierten Suchern zu tun. Und den fetten Esoteriker. Christa, das hat uns aber getroffen. Was? Gebt's mir. Wäre der Schwein ruhig, müsste ich nicht hingehen. Das ist so, wenn die Frau keine Muschi hätte, müsste ich keinen Kater spielen. Das ist mir der Wolfgang. Das ist der Catwalk jetzt. Jetzt wieder Catwalk hier. Was? Catwalk. Kennst du Catwalk, wo das Modell rumläuft und alle Männer hinterher? Ja genau, so ist das Modell. Das nennt man Rohmodell. Das nennt man Rohmodell. Ein Rohmodell. Ja. Ideal nennt man das. Rohmodell. Das hat in Berlin, oder es gab mal einen, der sagte, ich möchte auch das nicht haben, was du auch nicht hast. Der zweite Ausspruch war, du bist ja wie Teflon. Nichts haftet an dir. Das möchte ich auch. Also das nennt man dann so Rohmodell. Ich möchte auch eine Teflonpfanne sein. Ich sage, hast du nicht mehr eine Pfanne? Was bedeutet das, wenn nichts mehr an mir haftet? Meinst du, das macht dich mehr, wenn nichts haftet? Oder ob was haftet? Ich kann immer nur... Aber ich weiß, es ist furchtbar. Rohmodell sein. Hast du mich jemals gehört, dass ich von mir beansprucht habe, dass ich realisiert habe, was ich bin? Oder geschweige denn erleuchtet oder sowas? Habe ich jemals damit angegeben? Ja. Könnte aber, oder was? Weil, wie du es machst, machst du es verkehrt. Weil, wenn es dann nicht so sagt, guck mal, der will ja nur fischen, der ist ja nur fishing for compliments oder so. Und wenn du es machst, oh guck mal, ja, was denkt der sich denn? Furchtbar. Also mir, ich finde es super, egal was ich sage, was ich mache, es ist verkehrt. Herrlich. Es ist total Vogelfreiheit. Du kannst es nur verkehrt machen. Egal was du tust oder nicht tust, du kannst es nur verkehrt machen. Wunderbar. Dieses verkehrt machen, du wirst es nie richtig machen. Es ist immer alles falsch. Wunderbar. Falsch, falsch, falsch, falsch. So möchte ich werden. Das ist ja nicht. Das wäre auch wieder falsch, aber es wäre dann in dem Moment richtig, ne? Es hört nicht auf. Ja, das ist eigentlich die Freiheit, die du bist, die immer alles nur falsch machen kannst. Egal, wo du dich drauf richtest, ist es was Falsches. Ich bin zwar noch nicht so weit wie du, aber es ist lustig. Das ist auch schon. Das reicht eigentlich. Du wirst ja glücklich sterben. Vielleicht auch, wenn du lachst. Na jetzt, für die 2 Stunden. Ja, stirb doch einfach. Aber mach keinen Dreck da. Schlaf langsam ein. Nicht mehr den letzten Loslasser und so. Keine Schweinereien hier. Na gut. Wie ein Gentleman sterben. Das wäre das. Na gut. Ich finde, falsch ist ein schöner Hinweis. Sobald du wach wirst, bist du der Fälscher und was immer du fälschst, ist falsch. Falsch, falsch, falsch. Der falsche 50er, der falsche 60er, die falsche 70erin. Man tut so, als wenn man Jahre hätte. Ne? Man zählt das Scheiß auch noch. Lässt sich noch beglückwünschen. Herrlich. Wie kann man noch mehr täuschen? Ne? Oder herzliches Beileid, dass du schon so alt bist oder so. Das wäre angebracht. Ja, aber das heißt es ja auch. Glückwunsch zu deinem 70. Oder 50-Jähriger verheiratet, kriegst eine Erdenmedaille. Einer kam durch. Hättest du das geglaubt? So, weiter geht's. Fragen zum. Noch einer, der mir vorwerfen will, dass ich ständig wechsle. Kaum habe ich dich da, bist du schon wieder da. Woanders. Gestern hast du das gesagt. So, und? Man kann sich auf dich nicht verlassen, nee. Wechsel auf. Ja, ein ganz genauer, der Adenauer. Ganz genau, immer schräg dabei, vorbei. Genau daneben gezählt. Ja, gut. Noch was, wie du mich so, ja? Also, da ich dich nicht kenne, kann ich da nichts vorwerfen. Boah, Mann, das schaffen wir schon. Aber es hört sich irgendwie eigentlich beruhigend an, wenn du weißt, man kann eigentlich nichts falsch machen, fällt dir ein bisschen an Stress mit. Ja, wenn man alles eh nur falsch machen kann, kann man ja nichts mehr falsch machen. Ja, das hört sich eigentlich nicht ganz gut an. Ja, darum sitze ich ja, ich verströme ja die gute Botschaft, dass es keine brauchst. Das ist paradox. Man muss ja eigentlich ja keine Sorgen machen. Nee, man kann sich Sorgen machen und trotzdem glücklich sein. Nee, be happy, worry and be happy, das sage ich immer. Weil keine Sorgen machen, das ist Schwerarbeit. Da muss man sich echt anstrengen. Aber Sorgen kommen von allein, die gehen auch wieder von allein. Sorgen kommen, Sorgen gehen, aber keine Sorgen. Das ist das, dass man es dann weiß in dem Moment, wenn man sich Sorgen macht, dass man denkt, eigentlich ist es eh okay, wenn immer, ist eh wurscht. Weil unbewusst. Wenn man es jetzt nicht weiß, tut man es ja nicht automatisch. Weil doch, Sorgen tust du dich, wenn du morgens, ja, schon, wenn du wach wirst, fangen die Sorgen an. Die warten schon auf dich. Die sind nur, die stehen schon schussbereit. Da ist kein. Wenn man das jetzt nicht weiß, man macht sich Sorgen, will man sie ja nicht haben, die Sorgen. Ja, denkt man. Aber wenn man denkt, okay, ich bin halt mit Sorgen genauso gut wie ohne Sorgen. Ja, das meine ich. Das klingt eigentlich sehr, sehr gut. Dann ist es ein Ohnsorgtheater. Dann gibt es da Sorgen, aber keinen, der sich sorgt. Weil eigentlich gibt es nur einen Sorger, der sich Sorgen macht um seine Sorgen, weil er sie abschaffen will. Er möchte, indem er sich nicht Sorgen machen will, will er ja die Sorgen beherrschen. Und das ist der Sorger. Der stinkt von vorne her. Das macht einen fertig. Meistens ist man deshalb nur abends so kaputt, weil man sich keine Sorgen machen wollte. Aber so jetzt im Alltäglichen hat man ja auch wenn man jetzt einen Job hat oder Verantwortung hat, ja auch immer wieder Probleme, die man lösen muss. Ja, sollte man auch lösen dann, sonst hat man den Job nicht lange. Das heißt, dessen kann man bewusst sein und das ist ja teilweise anstrengend, aber es ist wurscht, das ist einfach so ein fertig, oder? Wenn man bezahlt werden will, muss man halt eine Leistung bringen. Man kriegt nichts für dumm rumstehen oder schönes Gesicht. Und manche kriegen auch dafür was. Also es geht alles. Politiker zum Beispiel. Die machen irgendwas oder nichts. Na egal. Nein, es braucht halt immer. Manchmal wirst du natürlich, kriegst auch Geld, obwohl du nichts dafür getan hast. Und ein anderer, der was getan hat, kriegt nichts dafür. Es gibt keine Regel. Manchmal gewinnt man sogar im Lotto, obwohl man gar nicht gespielt hat. Man wundert sich ständig. Vielleicht hat einer. Also diesbezüglich auch die Moral ganz am Anfang, was das Thema war, ist auch wurscht im Prinzip. Man hält das für moralisch oder das für unmoralisch, weil man den Job hat oder den oder die das tut oder das tut. Naja, was besser wäre, was jetzt anständiger wäre. Das sind alles, wie ich gesagt habe, die Moral hat kein Leben. Oder das Leben hat keine Moral. Kannst du drehen, wie du willst. Beides zusammen. Das heißt, wenn jetzt einer offensichtlich betrügt, ist das genauso moralisch wie jemand, der versucht, aber der ehrlich ist? Ich habe noch keinen Ehrlichen getroffen. Ehrlich. Hast du schon mal einen Ehrlichen getroffen? Mal ehrlich jetzt. Geschweige denn der morgens wach wird. Der Lügner wird wach und er trifft nur Lügner, das weißt du. Ehrliche Leute, ja, die würdest... Die würdest Maßstäben jetzt, die wir so kennen, ist es so, dass man Betrüger... Ja, weiße Lügen und dann die wirklichen Lügen. Ja, da versucht man sich wieder einen rumzudrehen. Man doktert am Ding rum, was gerade noch geht und was schon über die Grenze geht. Ja, aber wenn jetzt einer offensichtlich im Betrieb zum Beispiel stiehlt, ja, das ist ja... Ich klaue ständig. Alles, was ich sage, ist geklaut. Von irgendwo. Nichts gehört mir. Alles nur geklaut. Ganz offensichtlich, gebe ich ja zu. Bin ganz ehrlich. Also kann man zum Beispiel kein Betrieb für mit Mitarbeitern, wo man weiß, da wird gestohlen, das ist ja... Ja, aber ich sag's dir, ich stehle von allem. Egal was, es ist alles zweiter Hand von irgendwo geklaut. Egal was ich von mir gebe, ist alles schon mal da gewesen und alles schon geklaut. Ja, aber genauso gehört doch keinem was. Es gibt doch keinen, der was klauen kann. Von irgendwem anders. Man könnte völlig entspannt sein, sozusagen. Man könnte nicht nur, man ist eh entspannt. Das, was du bist, ist eh entspannt. Der vorne, der das kontrollieren will, der ist immer verspannt. Der ist ganz verspannt im Hier und Jetzt. Das sagt man dem Tolle. Ja, aber das ist doch das Schöne, ob es jetzt entspannt oder verspannt ist, es macht das, was du bist, nicht mehr oder weniger. Ob du jetzt verspannt im Hier und Jetzt bist oder entspannt, wen kümmert der Scheiß? Ob du jetzt lügst oder... Ja, es schafft dir eine Lebenssituation. Ja, aber... Die dir etwas angenehmer oder unangenehmer sein kann. Ja, aber wer braucht denn angenehm? Es macht einen Unterschied, ob ich in einer verschimmelten Wohnung lebe oder ob ich... Kommt drauf an, was man sammelt. So als Anti-Schwiegereltern-Wohnung hätte ich das. Für manches ist es auch gut, würde ich sagen. Also es ist nicht alles schlecht, was man denkt, es wäre schlecht. Keine Frage. Genau wie die giftigsten Tiere jetzt, da Medizin draus gemacht wird. Eigentlich würde man die Vogelspinne, aber jetzt kriegen sie das für Epileptiker oder irgendwas. Die haben dann ihre, für das eine ist gut, für das andere schlecht. Du weißt, die Menge macht es und das macht und ein bisschen Schimmel. Vielleicht ist das ganz gut für dein Ding, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber man sucht sich ja auch nicht aus, oder? Dass man jetzt zum Beispiel, wenn man da drin sitzt, sitzt man da drin. Dann haben alle Umstände dich da reingesetzt. Es ist nicht deine Entscheidung, das meinst du. Ja, aber wenn du entscheiden könntest, würdest du nur das Angenehme nehmen. Das weiß ich. Das ist die Grundtendenz jedes Wesens. Die Liebe zu sich selbst möchte immer Angenehmheit. Und Harmonie mit dem Umwelt, Harmonie mit sich selbst. Du weißt zum Beispiel nicht, warum das so ist. Also warum hat das der Gott installiert? Weil wir könnten ja auch im reinen Sein sein und das wäre super. Er kann nicht aufhören, sich zu realisieren. Das ist, Buddha nannte es den göttlichen Unfall, und der ist passiert und jetzt geht's froh. Die Maschinerie geht los. Es geht nicht los, es geht voran, aber keiner weiß wohin. Der Mussolini tanzt und keiner weiß wohin. Nee, das göttliche Unfall, der hat da nur gesagt, er ist eigentlich eine Entschuldigung für Gott, dass auch Gott nicht wollen kann, was er will, und er kann nicht wach werden. Wie du jeden Morgen wach wirst, ohne dass du es willst. Wenn du wirklich deinen Willen durchsetzen könntest, würdest du nie wieder wach werden. Weil schlafen ist das Angenehmste. Nicht da sein ist besser als alles andere, was du dir vorstellen kannst. Die Abwesenheit von einem Anwesenden ist Himmel. Und wenn du da verweilen drin könntest als das, weil es hat noch keinen gegeben, der sich darüber beschwert hat, dass es ihn nicht gab. Dafür muss es erstmal einen Anwesenden geben, der sich dann beschweren kann und eine Ahnung hat, wie es zu sein hat oder nicht zu sein hat. Und der Anwesende ist schon immer die Hölle. Der erfährt sich immer als unangenehm. Also unangenehm und angenehm. Das ist die Grundtendenz. Wir reden von der Grundtendenz. Wenn du anwesend bist, hast du die Grundtendenz zur Abwesenheit. Weil die Abwesenheit intuitiv besser ist als die Anwesenheit. Ist das die Sehnsucht, von der gesprochen wird? Das könntest du sagen, die Sehnsucht nach Abwesenheit. Die Ego-Überwindung oder dass man sich verliert im was auch immer. Alles das, was man denkt, was besser ist. Das ist auch angenehmer. Das ist der Himmel. Die Abwesenheit eines Anwesenden. Wo die Sufis sich in diesen Darwische, in diesen Tanz drehen und dann eins werden mit dem Gott, wo es weder Gott noch sie gibt. Die Abwesenheit von Getrenntsein, die Abwesenheit von Anwesenheit. In Meditation gesucht, also ja, alles das. Also temporär im Schlaf hast es, automatisch, jeden Abend. Oder du brauchst Techniken der Sich-Selbst-Zentrierung, Umdrehung, das in dem Traum von Abwesenheit zu verschwinden. Und das ist das Angenehme als die Anwesenheit. Darum, die Tendenz ist in allem da. Jeder Meditierende möchte sich wegmeditieren. Also Augen zu und durch oder so. Und wenn ich wieder wach werde, ist vielleicht die Welt weg. Man hofft ja noch ein bisschen. Ja, denkt man so. Man ist ganz tief versunken in eine Dimension von Abwesenheit. Da ist auch keiner. Hat jeder genau gemerkt, da gibt es keinen. Keiner da. Jetzt aber ganz ruhig bleiben. Bloß nicht wiederkommen. Und in dem Wunsch, dass du nicht wiederkommst, bist du schon wieder da. Und dann ist die Anwesenheit wieder die Hölle. Also im Wechsel, weil du das kennst, das Angenehme, wird das immer unangenehmer. Es wird ja nicht weniger unangenehm, weil du das Angenehme kennst. Es schwingt sich hoch. Desto mehr angenehm, desto mehr unangenehm. Die Attitüde... Ja? Die zwei Pole. Ja, die tolle Zeit und die nicht tolle Zeit. Ja. Also tolle Zeit und eher hart. Ja, es wird nicht besser. Also desto mehr du Blisszustände hast oder diese Ananda- und Glückseligkeitszustände, desto mehr wird das Unangenehme unangenehm. Desto mehr ist die Sehnsucht gefüttert nach dem. Es ist ein Teufelszeug. Ja, aber dann nichts tun, ist das die Lösung? Nö. Lösung gibt es leider nicht. Du kannst ja nichts tun. Ja, es geht nicht. Doch, du tust alles Mögliche, aber bei all dem Tun tut sich nichts. Desto höher du schwingst, desto höher gehst du in beide Richtungen. Die Polaritäten verstärken sich halt. Die Extreme werden extremer. Desto mehr du das eine... Nein, ich sage nur, das ist halt die Natur der Dinge. Da kommst du nicht raus. Desto mehr das Phantom es gut geht, geht es ihm schlecht. Desto mehr du eine Idee von Moral hast, desto unmoralischer wirst du. Desto mehr Ethik du möchtest, desto unethischer wirst du. Weil du wirst dem Standard nie gerecht, dass du dir selbst stellst. Desto mehr du schnarchst, desto weniger schläfst du. Man muss sie nur ansprechen, die Schnarchen. Naja. Das heißt, die Sehnsucht nach dieser Einheit, die gehört eigentlich zum göttlichen Unfall. Die gehört nirgends hin, aber die ist ein Aspekt davon. Und wieso, wenn ich alles bin vom Baby? Ja, wenn alles was mit wenn an. Was immer wird, wenn anfängt, ist schon Furzikazzo. Furzikazzo. Katzo wohl. Furzikazzo. Was ist das? Ja, ja, ich weiß. Mafia. Furzikazzo. Wenn ich alles bin. Na, du hast zuerst gesagt, man ist vom Baby an eben in dieser unendlichen Perfektion oder Anwesenheit. Habe ich nichts von gesagt. Ich habe gesagt, da ist schon die Wurzel, das Wurzel-Ich ist schon da, bloß natürlich, es leidet noch nicht an der Anwesenheit. Es fängt an zu leiden, wenn es die Anwesenheit von etwas Zweitem erfährt, nämlich der Mutter. Dass es abhängig ist von so der Brust oder so. Das ist dann schon nicht mehr so lustig, weil man hat mal Hunger, mal nicht, und dann schreibt man. Diese Erfahrungen fangen da schon an. Was ist daran jetzt anders, als wenn man jetzt Hunger nach irgendwas anderes hat? Angenehmheiten, nach Sattheit. Ja, aber das Wesen selber ist doch die Essenz, quasi das Leben selbst. Was? Ja? Wo denn? Ja, das, was mich atmen lässt, was ich bin, was ich eben... Das, meinst du, das Leben lässt dich atmen? Ja, irgendwas muss es ja sein. Meinst du, wenn das Leben dich kennen würde, würde es dich atmen lassen? Eva. Jetzt denkst du aber, das Leben hat Akzeptanz. Hat's doch. Nee, es hat keine Akzeptanz. Es ist Akzeptanz, aber es kennt dich gar nicht. Und darum kannst du überhaupt nur sein. Wenn es dich kennen würde, wärst du schon weg. Pass du nur auf, dass das Leben dich mal kennenlernt. Das war dein letzter Atemzug. Nee, es heißt so. Wenn das Leben sich selber... Dich kennt es dich nicht mehr. Weg, das ist dein Todesmoment. Also pass auf. Also wenn, was? Ja, es reicht. Es reicht schon wieder? Ja, es reicht. Jetzt bin ich wieder schuld. Nein. Man kann nicht mit wenn anfangen, sonst hat man wieder... Wenn und aber. Man kann natürlich damit anfangen, aber. Besser, wenn man mit wen aufhört. Wen kümmert's? Damit kann man anfangen. Das und das, vielleicht so oder so wäre. Wie spekuliere ich am besten? Weil es ist alles Spekulation. Also jede Frage mit wenn ist schon Spekulation. Wenn das und die Folgen daraus und dann die Synthese daraus und die Antithese und was immer. Thesen, Antithesen, Synthesen, irgendwas. Wo hört das auf, dieser Dreisatz? Du willst dich absetzen, ich weiß. Du hast die Schnauze voll. Aber es hilft nichts. Es passiert nichts. Ja, was ich mich frage ist, warum diese Sehnsucht da ist, wenn ich eh die Essenz bin, ja? Ja, wie eh? Bist du sie oder bist du sie nicht? Ja, offensichtlich schon. Nee, offensichtlich sie ist auch immer offensichtlich stellst du sie dir vor. Du machst eine Vorstellung daraus und du denkst, wenn die Vorstellung wenn das so wäre, dann wäre die Konsequenz davon so. Du stellst Bedingungen. Was für eine Idee. Als wenn die Essenz sich kennen muss und dir dann was bringen muss. Die hat kein Interesse an dir. Du bist genauso richtig, wie du dich gerade beschwerst. Und wenn überhaupt, könntest du eh nichts dran machen, weil auch die Essenz... Das, was die Kraft ist, auf nichts wirken kann. Es gibt nichts Weites zu der Essenz, also gibt es auch keine Wirkung. Es kann nichts verändern an dem, was ist, weil es das ist, was ist. Es gibt nichts Weites dazu. Wie sollte es dann was verändern? Ja, eben. Und warum habe ja, ich diese eben. Sehnsucht? Wenn ich die Sehnsucht ist halt ein Aspekt von Verwirklichung. Wen kümmert's? Ja, mich. Versuch den Sehnsüchtigen zu finden. Die Frage ist, gibt es den? Es gibt die Sehnsucht und du stellst dir vor, es kann doch keine Sehnsucht geben ohne Sehnsüchtigen. Ja, genau, ich stelle mir den vor. Ja, wieder ein Vorgestelltes. Die vorgestellte Sehnsucht, den vorgestellten Sehnsüchtigen und das vorgestellte Essenz. Weil Essenz ist auch eine Vorstellung. Alles Vorstellung. Und die Sehnsucht bleibt. Du bist einfach ein Seemann. Sobald du anfängst zu sehen, bist du ein Seemann. Ja, was sonst? Gott wird zum Seemann, wenn er sein Auge, also wenn er sein Auge öffnet, sein göttliches Auge, wenn er ist ein Seemann. Und Seemann hat Sehnsucht. Ist ein Seemann, der sticht den See in das unendliche Meer von Dasein und hat Sehnsucht. Seemann, deine Hand, dein Zuhause. Deine Liebe ist das Meer, deine sind die Sterne. Über Rio nach Hawaii. Ja, denk nicht an zu Hause. Junge, komm bald wieder, hilf dann. Ich verstehe Frauen, die das sagen. Aber der musste jetzt kommen. Was? Was? Ich habe nichts gesagt. Ah. Ich nicht. Das war mein Alter. Das war mein Alter Ego. Mein Ehemann. Mein Alter Ego. Hey, Alter. Was wolltest du sagen? Ich hab den Eindruck gehabt, dass das recht ähnliche Stimme wie der Sänger, der das singt. Ich? Freddy, ja. Ja, ich bin Freddy. Freddy Krüger. Freitag der 13. Damit bin ich aufgewachsen mit der Jukebox, mit der Musikbox. Da habe ich drüber geschlafen, über der Kneipe von uns. Ich kenne Köhler-Liesel, das kennt kaum einer. Kennt das einer? Ja. Ja. Da muss man schon ganz schön alt sein. Ja, schon. Ein Lied aus dem Harz. Boah. Wow. Köhler-Liesel, da-da-da-da-da. Da kommt Stimmung auf. Ja, da habe ich trainiert. Für jetzt. Hundert Mann und ein einem Befehl. Wüstensand. Wenn heißt es Wüstensand. Da, da, da, da, da, da. Wir haben es alle ganz einig mit dir. Was? Wir sind sie alle einig mit dir. Das ist auch schön. Ja. Da kommt ja nur noch Lale Andersen mit. Unter der Laterne. Da glüht das Herz des sehnsüchtigen Seemanns. Wir reden über Sehnsucht. Ich spreche jetzt über Sehnsucht. Das unter der Laterne. Vor der Kaserne. Boah. Und nie wieder gesehen, den Jungen. Boah. Da schlägt die Liebe bis zuletzt. Weil man keine Socken waschen musste von dem. Das ist die Sehnsucht. Einmal und dann nie wieder. Man hat keinen Vergleich. Nie war es so schön und so wertvoll wie das eine Mal. Steht sie noch davor? Die arme Laterne. Jeder hat Mitleid mit der Laterne. Steht sie noch davor? Vor dem großen Tor. Kamerad, lass mich rein. So, jetzt ist aber gut. Dann singe ich weiter. Ich drohe mit Weitersingen. Das ist wie Helmut Helmut, Helmut Kohl als Dalai Lama verkleidet. Da stand dann drunter, Helmut Kohl droht mit Wiedergeburt. Nach 16 Jahren Kanzler, das war echt schon eine Drohung. Von Titanic, von dem Zeitschrift. Helmut Kohl droht mit Wiedergeburt. Angela droht mit Unsterblichkeit. Nur, das ist sie jetzt schon. Ja. Wenn du jetzt gerade von Wiedergeburt sprichst, wie ist das dann mit uns, mit der Energie, die jetzt wir angeblich und alles Energie ist, was passiert dann mit der? Ja, was vorher Schokolade war, ist hinterher auch braun. Ich meine, wenn du das jetzt begreifst. Ich kenne es ja hier schon länger als wir waren. Ja, ich sollte schon mal was erzählen. Das ist das erste Mal, dass ich das erzählt habe. Ich habe es schon verstanden. Intuitiv wussten sie, wovon ich spreche. Du könntest so sagen, die Schokolade wird wiedergeboren, als was von hinten rauskommt. Das ist auch genauso wie du vom Wiedergeburt. Die transformiert einfach von Schokolade in was Schokoladenähnlichem. Aber das, was hier als Schokolade kommt, das ist Energie, ist die gleiche Energie, die wieder rauskommt. Da bleibt nichts. Und genauso, wenn du jetzt von diesem Körper zum anderen, zum Wurmkörper wird, oder? Ich meine, es wurmt einen jetzt schon, dass die Würmer dann eine Mahlzeit kriegen. Oder? Dann möchte man verbrennen lassen, weil man gönnt ja keinem was. Asche. Die aufs Meer. Oder zum Straßenstreuen. Mich zu wenigstens zu, als letztes noch zu was Gutes. Das wäre ein ethischer Ansatz. Manche lassen auch die letzte Asche zum Diamanten pressen und hängen sich den um den Hals. Dann hast du deine Schwiegermutter um den Hals. Ja. Meine Schwiegermutter wurde zu 5 Karat. Nie war sie so wertvoll wie heute. Was? Ja, das war eine fette Schwiegermutter. Oh Gott, oh Gott. Nee, 5 Karat schaffen die. Von allen Knochen und allem Zeug. Vielleicht den Papa auch gleich mit dazu. Ach Gott, ist das. Übrigens, Diamanten soll ich sofort verkaufen. Ihr wollt ja Ratschläge haben, Diamanten sofort verkaufen. Die haben in Russland einen Diamantberg gefunden. Von Meteoriteneinschlägen, kommen ja von Meteoriten aus schon Diamanten. Das schlägt da ständig. Die haben so viele Diamanten, wenn das auf den Markt kommt, Glas ist teurer. Nur so mal dazwischen geworfen. Ganz Antwerpen zittert. Für die ganzen Diamantenhändler. Das sind aber geheime Informationen. Kein weiter sagen. So fängt das immer an. Ne? Alles noch im Untergrund. Anonymous. So, weiter geht's. Das war jetzt eine kurze Werbeunterbrechung. Könnte auch sein, dass ich auf Putz, auf Diamanten gesetzt habe und jetzt allen erzähle, verkauf bloß die Diamanten. Früher, ich hatte einmal Philip Morris Anfang der 90er die Aktien gekauft. Da habe ich allen erzählt, rauchen. Da habe ich sogar gesagt, Nisargarte hat geraucht. Du musst rauchen. Das führt zur Erleuchtung. Zumindest, wenn's das, zumindest stirbst du eher. Das ist ja auch schon mal was. wenn man nicht mehr leben will. Ne? Wenn man so, Eva hat genug. Brauchst du eigentlich? Wisst ihr? Wisst ihr, dem raucht sie. Verdampft. Okay. Ja, gut, weiter geht's. Noch was vom neuen ersten Mal. Ich mag die Neulinge. Jetzt schon noch viele Fragen. Weil aber die, was hältst du von der Reinkarnation dann? Gibt es die aus deiner Sicht dann nicht? Doch, die gibt es, aber es ist keine Reinkarnation von einem jetzt Inkarnierten. Sondern das, was jetzt inkarniert ist, ist Bewusstsein. Das hat sich inkarniert als das, was du bist, und es wird sich dann wieder inkarnieren, etwas anderes. Aber es gibt keine Wiedergeburt. Informationen von vorne nichts mitnehmen. Das bleibt alles da. So in dem Ganzen ist jede Information ist gespeichert. Aber die gehört keinem. Nein, die gehört keinem. Das ist das Wesentliche. Die ist jetzt schon immer da, die Information, aber die gehört keinem. Genauso wie du jetzt kein relatives Wesen bist, sondern du bist Bewusstsein als etwas inkarniert. Also zeigt sich als eine Person. Also Bewusstsein zeigt sich als das, was du denkst zu sein. Und dann zeigt es sich als was anderes. Aber Bewusstsein ist keine Wiedergeburt. Es inkarniert sich unendlich immer weiter als Information von allen möglichen. Aber es gibt jetzt für dich persönlich keine Wiedergeburt. Aber Bewusstsein inkarniert unendlich. Also dieses alte Wissen, das immer weitergeht von den Yogis, dass das mit dem Karma und so, dass man den Blödsinn. Das ist Verkaufsgespräche. Nee, da werden Abhängigkeiten geschaffen. Also ist ja wurscht, oder? Bitte? Es ist eigentlich egal. Nein, aber wenn du das siehst, das ist eine Art von Versklavung, weil damit können sie dich dann kontrollieren, dass du etwas tust, was du... Das ist Manipulation. Das ist wie in Indien, dass man 1,2 Milliarden Inder runterhält, weil man natürlich, ist jetzt dein Karma, das ist deine Bestimmung, und dann akzeptiert man eher, als wenn man sagt, du kannst jetzt was auch immer. Ist es vielleicht, weil es ist schon nicht lustig, normal. Das heißt, dann stimmt es auch nicht, wenn man auf die Welt kommt, dass man schon eine Art Bestimmung oder eine Art Karma, also sozusagen mitbekommt? Doch, vielleicht, aber nicht persönlich. Also die Geschichte ist schon längst geschrieben von der Person, aber es gibt nicht dich, die Geschichte hat. Also es gibt nicht den, der was hat. Das Bewusstsein lebt sich dann in diesem Ablauf von der Geschichte. Rein zufällig? Nein, nicht zufällig. Das ist alles im Potenzial vom Sein, war schon längst da. Jede Geschichte ist schon im Potenzial der Absolutheit vorhanden. Und das ist dann jede einzelne Geschichte, jede Regung, alles was ist oder nicht, das ist schon längst im Potenzial vorhanden. Und dann entfaltet es sich gerade mal als die Geschichte, die du dann denkst zu leben, die einen Anfang und ein Ende hat. Dazwischen gibt es eine Seele, wo sich dann Momente dran aufhängen, die man dann persönliche Geschichte nennt. Du hast ja den Anfang und die wird auch dann alles zusammenbrechen. Kann sein, dass du die Arschkarte gezogen hast und manche... Die hast du eh gezogen. Egal, alles was ein Arsch hat... Das macht schon einen Unterschied aus, ob ich jetzt einen Arsch... Na, alles, nein, ich sag dir, alles was ein Arsch hat, hat die Arschkarte. Das gehört dazu. Alles was ein Körper hat, dumm gelaufen. Also in dem Moment, wo du einer bist, der etwas hat und was zu verlieren hat, bist du dieser Sorger, dieser Krieger, dieses Erdwesen. Das ist schon dumm gelaufen. Dass du dich identifiziert hast mit einem Besitzer, der ihm dann einen Körper gehört. Ich meine, du kannst nicht anders, aber das ist schon ziemlich... Und dann hast du die Sehnsucht halt, das loszuwerden, weil es ist nicht befriedigend. Ständig Stress. Zum Beispiel die Queen. Ja. Ständig nur Stress. Die Queen. Glaubst du, was die Arschkarte, aber sie hat sie? Sie hat sie besonders. Auf den Arsch gucken viele. Mehr als auf alle anderen Ärsche. Nee, es gibt keinen Vorteil, egal wo. Und die Diana ist nicht direkt in den Himmel hinaufgeflogen, nicht? Ja, Babys gehen direkt wieder zurück. Das ist eine Rückholaktion des Seins. Toyota läuft nicht zurück. Nee, es gibt keinen, der besser oder schlechter dran ist. Das ist eigentlich auch die Botschaft, die ich möchte. Keine Chance im Leben, wie sich jetzt oder jeder von uns ist, etwas zu verändern. Es verändert sich von allein oder gar nicht. Ist schon längst alles geschrieben. Der eine kann also auch die Veränderung ist geschrieben. Alles ist geschrieben. Jede Intention, jeder Gedanke, jede Regung, jedes Wort, was ich hier sage. Leben. Absolut. In jedem Einzelnen und besonders in deinem. Also eigentlich kann man... schleime ich mich doch wieder ein. Ne? Jetzt musst du wieder nicht drauf gehen. Ja, aber das ist nun mal diese Blaupause, die ich schon längst, wie so ein Architekt, der eine Blaupause macht, das Potenzial. Und jetzt führt er nur das Gebäude aus. Wenn ihr die Freimaurer, die haben ja auch diese Ideen, Gott ist ein Architekt und er hat schon alles konstruiert und jetzt führen sie nur das Werk des Gott, also Gottes aus. Sind also nur Werkzeuge. Wenn ich mich möglichst bewusst bin, kann ich ja ganz bewusst auch was anziehen oder verändern. Kann ich das jetzt? Ich glaube nicht, dass du bewusst dich anziehst. Also Blödsinn, oder? Ja. Ist eine schöne Idee, ein Konzept, dass ich was tun könnte. Davon lebt das ganze Persönliche, was auch immer, aber wo wäre die Person, wenn sie nie was gemacht hätte? Diese Maske, die du trägst. Persona ist ja Maske. Was hat sich die Maske angezogen? Wer trägt die Maske? Was versteckt sich hinter der Maske von dem? Was warst du, bevor du geboren bist? Hattest du dein Gesicht? Und wem gehört jetzt dieses Gesicht? Und wer macht das Gesicht? Fragen über Fragen. Also du kannst nur sagen, Energie war vor deiner Geburt und die Energie ist jetzt als das, was du denkst zu sein und die wird sein, wenn die sich wieder aufgelöst hat in was anderes oder sich transformiert in einen anderen Zustand. Also das ist am besten nicht für Denken, sondern auch für Leben und Leben. Nee, du denken ohne Denken, also nicht denken kannst du eh nicht, weil nicht denken ist zu viel Denken. Da musst du ständig drüber denken, dass du nicht denkst. Ständig an den Affen denken. Denk nicht an den Affen, denk nicht an den Affen. Und nicht nach rechts gehen. Wenn. Nicht. Nichts hilft. Das Einzige, was, wenn überhaupt, der absolute Ausweg ist aus jeder Scheiße, wo du denkst, drin zu sein, ist eben zu sein, was du weder kennst noch nicht kennst. Also das, was du nicht sein kannst. Aber jetzt das, was du denkst zu sein, deine Vorstellung, das wird immer bedingt sein. Wie geht das zu sein, was ich nicht sein kann? Das, was nie geht und nie kommt. Aber wie macht man das? Bist du? Das sind praktische Fragen. Wie mache ich das? Wie komme ich dahin? Wie komme ich dahin, wo keiner ist? Das sind Fragen. Wie werde ich zu dem, von dem keiner was hat? Will ich das überhaupt? Will ich dann da sein, wo keiner ist? Und wenn da keiner ist, kann er nichts von haben, dass er nicht ist? Eva. Was machst du damit? Ist es nicht für irgendwen gemacht? Jeder wünscht sich nicht zu sein, aber wenn er dann wirklich nicht wäre, kommt über Hyperventilation zustande. Und dann fängt er Rebirthing an. Dann doch lieber nochmal in so ein Ding rein. Absolut bescheuert, ja? Er wünscht sich das mit allem vollem Herzen, aber wenn es dann sein könnte, dreht er sich sofort um und läuft so schnell er kann weg. Oh, ich hab's nicht so gemeint. Ich bin nur ein fetter Esoteriker. Ich muss noch ein paar Runden drehen. Mindestens noch 10 Inkarnationen im Westen und dann vielleicht eine im Osten. Und dann drehe ich mich links gedreht als Joghurt weg. Und dann habe ich es geschafft. Ja, mit den Bakterien werde ich es schaffen. Dann habe ich auch genug Mut geschöpft. Dass ich mich dann dem stelle, wo keiner ist. Dann bin ich bereit. Oder ich muss so viel saufen, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Dann bin ich auch bereit. Ich trinke mir Mut an. Machen ja viele. Das ist so, dass... Aber der Kater ist genauso schwer. Was tun? Keine Technik hilft. Temporär möglicherweise, aber auf Dauer nichts hilft. Immer landest du wieder in diesem Arschgesicht. Guckst wieder in den Spiegel. Denkst, den habe ich schon mal gesehen. Ich war jetzt lange Zeit weg. Im Nirvana der Abwesenheit. Und nie war es so schön wie jetzt. Aber jetzt sehe ich den. Und der ist auch nicht glatter geworden. Ne, Eva? I'm so glad when I'm not. Der reine Geist hat keine Falten. Es gibt doch schon Vorteile. Aber als reiner Geist gibt es keine anderen. Und da habe ich dann nichts von. Und wenn ich dann wieder einer bin, wo es andere gibt, Falten. Bescheuert, oder? Also wenn ich dann faltenfrei bin, interessiert es keinen. Und da, wo es einen interessiert, Falten. Also wie es läuft dumm. Es ist nie richtig. Aber es kümmert niemand. Doch, kümmert jetzt im Moment. Aber es kümmert keinen, dass es einen kümmert. Es kümmert wieder keinen, dass es dich kümmert. Weil das Sein kennt dich gar nicht und kennt den Kümmerer gar nicht. Und das, was den Kümmerer kennt, ist selbst ein Kümmerer. Kummerkasten. Sandkasten. Da fängt das Kummerkasten an. Dann kümmert man sich hoch. Und jetzt kümmert man sich darum, muss ich beim nächsten eben auch noch kümmern? Oder werde ich dann sorglos wach werden? Ein Avatar, der schon erleuchtet zur Welt kommt? Haben wir von gehört? Bin ich dann ein Sai Baba? Oder Sai Ram? Oder Ram Bam Bam Bam? Oder Premananda? Oder nicht alle beieinander irgendwo? Ganz im Durcheinander? Ja, diese Wünsch dir was, Esoterikkiste von spirituellen Vorteilen. Wahnsinn, Alibaba? Vielleicht? Oh, Sesam, der Samen öffnet sich von alleine. Kinder poppen ab wie Blumen im Sandkasten. Keine Mütter mehr notwendig. Ja, ich habe Fantasie. Das ist, glaube ich, nicht mein Problem. Fantasie zu haben. Ich wollte gerade einen Spiegel holen. Man würde sich erschrecken, glaube ich. Wenn man sich manchmal sieht, wenn man so sich unbeobachtet fühlt, wie man dann da... Und dann so ein Foto, das weckt einen auf. Schon ist man gestrafft. Wo ist denn... Ach Gott, ach Gott. Ja, immer noch nichts. Keine Beschwerden. Scheiße, ich muss mich noch besser auf dich vorbereiten. Und hinter dir? Geh schon wieder. Ja, schon wieder. Warst lange nicht dran. Ja. Oh. Oh. Das ist relativ. Ja, wie alles. Na gut. Zurück zur Reinkarnation. Wer will als Reh wiederkommen? Ja, aber es wäre eine Reinkarnation. Das wäre gerade anzubieten. Das ist gerade im Programm. Meine Hirsch geht auch noch. Aber Reinkarnation auch nicht schlecht. Oder Kontra. Wenn du keinen Bock hast, bleibst du draußen. Skat. Wer spielt Skat hier? Contra Re Bock. Das ist die, das Roulette des Seins. Auf dem Herzen sitzt es sich am besten. Ah, scheiß drauf. Darum haben diese Toiletten, die Dinger auch immer das Herzchen drin, ne? Da sitzt man länger. Die Klärung des Herzens. Die Klärung des Herzens. Ich öffne mein Herz und das alles raus. Was? Markt. Bist du laut? Er kann nicht schlafen. Du störst beim Schlafen. Die Magdeburger. Ja, welches Konzept können wir noch durch den Kakao ziehen? Da, wo es hingehört. Kakao. Kakao. Aber es spricht doch nichts gegen ein vorübergehendes Wohlbefinden. Ja. Wolfgang, wenn ich dich nicht sehe, geht es mir ganz gut. Aber das geht dir wahrscheinlich ähnlich. Da sind wir nur eins drin, ne? Das geht eigentlich mit allen so. Wenn ich euch nicht sehe, geht es mir relativ gut. Und wenn ihr euch nicht seht, wahrscheinlich besser. Na, ich mache mir jetzt eine Klingel und dann schreibe ich einen Zettel vor dem Aufwachen festdrücken. Am besten vorm Einschlafen draufdrücken und nicht wieder loslassen. Das nennt man Eiermann, der dreimal klingelt. Na, aber man muss ja, wenn es einem gut geht, man muss ja denken, oh, jetzt geht wieder vorbei. Muss man nicht, aber es kommt automatisch. Ja, aber das muss ja jetzt nicht. Doch, das ist echt fatal. In dem Moment, wo es dir gut geht, weißt du hundertprozentig, das geht vorüber. Ja. Ja, das ist keine Frage dann. Aber wenn es dir schlecht geht, dann weißt du hundertprozentig, das geht nie vorbei. Das bleibt immer so. Doch, wieso? Das sind alles Experten hier, die bestätigen das alle. Nein, das ist das Phänomenale. Wenn es dir gut geht, weißt du hundertprozentig, mit Sicherheit, es geht vorbei. Aber wenn es dir schlecht geht, weißt du hundertprozentig, das hält immer. Ah, ich sag's dir. Es ist ja auch so. Jetzt sprecht mal Leute mit Erfahrung. Ist es oder nicht? Wenn in dieser tiefen Depression, Frustration, dann denkst du, es hört nie wieder auf. Also ich denke mir, aus der Schule, glaube ich, komme ich nie raus. Und jetzt bin ich schon ja, 50 aber, Jahre heraus. Ja, ja, aber es ist, es war die Vorstellung ist so extrem, so energetisch, ja. Sonst wärst du gar nicht in der Depression drin, wenn die nicht da wäre, die Vorstellung. Diese Ausweglosigkeit, wenn die nicht da wäre, würde es dich ja gar nicht in die Depression bringen. Also es gehört zusammen. Und wenn diese Leichtigkeit von Fragilen und Tanz und Dingen, da wäre ja gar kein Glück da. Und diese Fragilität und Leichtigkeit, die ist natürlich sehr vergänglich. Flüchtigkeit im Tanz des Seins. Aber diese Schwere der Passion im tiefen Keller des Seins, wo kein Licht mehr brennt. Der Strom ist weg, ich hatte kein Geld mehr. So, sogar die Mikrowelle musste ich leider aufgeben. Geschweige denn mein Surfbrett. Keine Welle mehr in Sicht. Dunkles Kellerloch. Da suhlt man sich dann so richtig in diesem Mitleid. Wow. Was? Dieses arme Mensch. Ja, dieses Selbstmitleid. Ach, warum denn ich? Warum mir? Warum nicht der Erna da oben? Die sitzt jetzt da oben mit Licht. Allen anderen, der ganzen Welt geht's besser. Nur mir geht's scheiße. Ist so. Alle anderen geht's gut. Egal wer, der ohne Arm, mit Arm, im Rollstuhl oder irgendwas, denen geht's allen besser als mir. Oder der gerade seine Frau verloren hat, der hat wenigstens was verloren. Ich hab ja noch niemals was verloren. Man ist wirklich das kreativste Depressionsmuster, was man sich vorstellen kann. Da gehört wirklich totale Kreativität zu. Sich das wirklich so da in dieses tiefe Loch. Und scheinbar ist da irgendwas, was das total genießt. Wie schlimm kann ich es machen? Du bist der Künstler an sich da drin. Und da oben ist der Luftikus, der glückliche Luftikus, der auch genauso luftig und flüchtig ist wie die Lust am Glück. Aber da unten, da ist Sicherheit. Da bin ich im Loch, das kann mir keiner nehmen. Mein leidvolles Loch, das habe ich. Das will auch keiner von mir. Das ist das Schönste. Aber mein kleines Glück da oben, da kommen sie alle auf mich drauf und wollen es haben. Ja, warum bist du denn so gut drauf? Schon sind sie alle am Quetschen und arm und wollen was. Nein, meine Ruhe habe ich im Loch. Im tiefen Loch. Frieden, ich und mein Leid. Meine Frustration ist mein bester Freund. Mein Depro für immer. Da bin ich, da kann ich mich drauf verlassen, da muss ich mich nur drauf konzentrieren, ist immer für mich da. Vollkommen verlässlich, das Ding. Sofort stimme ich mich drauf ein, schon bin ich. Aber das andere ist so anstrengend, dieses immer wieder hochschaukeln im Sein und dann Grund finden, dass es einem gut geht und das ganze Zeug, das ist doch anstrengend. Bleib doch gleich da unten. Wir haben ja vorhin gesagt, was die Sehnsucht ist von, warum man das alles macht hier. Und die Sehnsucht, scheinbar ist diese totale Traurigkeit am nächsten an der Existenz der Ruhe. Also da, wo Frieden ist, ist Depression, da ist Ruhe, da ist Rest, Deep Rest, die totale Ruhe. Und möglicherweise ist die dunkle Nacht der Seele da, wo du nichts mehr zu verlieren hast und nichts mehr zu gewinnen, wo kein Licht mehr brennt, keine Kerze, die dir Hoffnung gibt. Alles diese François Narcissi, alle diese Heiligen, die haben das erlebt. Alle dieser Aiola da, Aioli wollte ich immer sagen, der Garlic-Fürst. Ja, die Exerzitien da, die Entleerung des Herzens, diese ganzen dunkle Nacht, Johannes vom Kreuz vom Ding, dunkle Nacht der Seele. Alles da, wo wirklich keine Hoffnung mehr ist. Totale Hoffnungslosigkeit. Bam. Und dann, peng, wo nichts mehr erwartet wird, auf einmal bist du die Dunkelheit, die Licht ist. Da lösen sich die Gegensätze vollkommen auf. Fertig. Das wäre ja auch die Medizin, das ist ja, ist überall. Nicht finden. Nicht das Licht mehr finden. Oder das Licht, was du finden kannst, ist relativ. Das, was du erleben kannst als Licht, kann das Licht nicht sein, das du bist. Also alles, was du erfährst, ist leer. Auch das Licht, was du erfährst. Alles leer, alles ein dunkles, schwarzes Loch. Und du bist das schwarze Loch. Und du hast dich immer dagegen gewehrt, aber wenn du das schwarze Loch bist, ist gar keine Schwärze mehr da. Da ist einfach nur noch keine Ahnung. Ahnungslosigkeit. Wo keiner sein kann. Da, wo kein Leid, kein Leider und nichts, unter dem es leiden kann, sein kann. Das, was du bist. Absolutes schwarzes Loch. Und du hast immer Angst davor gehabt, wie bescheuert muss man sein, dass man vor sich selbst Angst hat. Man will immer das Lichte und das Leichte. Und das ist eigentlich die Verführung, die ständig rumtanzt. Alles das ist was? Ein Schmarrn. Diese Traurigkeit, diese Grundtraurigkeit ist immer vorhanden. Dieses Traurigsein. Die Traurigsein der Existenz, dass es dich gibt, überhaupt, dass Existenz ist. Von Grund auf Traurigkeit. Aber da ist der Scheidewand. Weil wenn du da kommt keiner durch, weil da ist keiner mehr, der was hat oder zu verlieren hat, überhaupt existiert. Und dann löst sich alles in das, was wo nicht weder was ist noch nicht ist. Möglicherweise ist das die Erlösung. Jetzt habe ich aber einen Film gedreht hier. Aber das kann ich auch die Glückseligkeit oder nicht gleich Glückseligkeit genießen, auch wenn ich weiß, es hört wieder auf. Ich habe ja nicht gesagt, dass du die nicht genießen sollst. Ich habe gesagt, genieße sie, weil sie wieder aufhört. Sei froh, dass der Schmarrn irgendwann wieder weg ist. Ja, der ist wieder weg. Sowieso, weil sie, der kommt von selbst, der geht von selbst. Ja. Aber das dunkle Loch bleibt. Guck mal, wie die Löcher sich freuen darüber. Da freut sich das Loch. Ja, da freut sich das Loch. Ja! Loch sein! Nicht wie ein Loch saufen, einfach nur Loch sein. Naja, weil du jetzt die Möglichkeit geboten hast, dass man daraus wieder rauskommt. Lasst euch das nicht versauern. Der ist nur neidisch, dass er da nicht reinkommt. Er mit seinem kleinen Glück da. Dieser Glückliche da. Damit stört ihr das hin und her. Was? Ja, man muss auch mit ein bisschen Glück leben können. Das ist schwer, aber man muss da doch durchhalten. Bevor das schwarze Loch einen wieder umarmt. Scheiße, man gut ist das Glück wieder weg. Überhaupt der Glückliche. Das ist das Schlimmste, was man sein kann, ein Glücklicher. Weil ein Glücklicher, dem schlägt nur die Stunde oder keine Stunde. Und dann schlägst 13. Nee, mit dem Glücklichen kommt auch dieses ganze Polaritäre. Also in der absoluten Lochhaftigkeit gibt es weder, wo es weder einen, der gibt, der, weil das hält keiner aus. Geht nicht. Diese Leichtigkeit des Seins, die ist da. In dieser absoluten Schwere, da ist die Leichtigkeit, weil da verbinden sich die Extreme. Da gibt es weder das eine noch das andere. Aber in dieser relativen Leichtigkeit deines relativen Glücks, das ist alles. Kann doch jeder. Oder? Mit links. Aber was ich mit links kann, das kann ja, das kann es ja nicht sein. Das kann ja jeder ertragen, dieses Ding da oben, das Luftige. Dafür muss ich ja kein dicker Esoteriker sein. Ich esse ja auch nur, damit ich besser sinke. Oh Gott, oh Gott. Natürlich ist das auch alles ein Konzept, habt ihr gemerkt, oder nicht? Also es hörte sich wirklich wieder zu schön an, um wahr zu sein. Aber ihr merkt, wie leicht man verführbar ist. Man kann es aufbauen so als Ding und du gehst da rein und du versinkst jetzt schon das schwarze Loch. Vorher war es die Hölle für dich. Nein, nein, nein. Und auf einmal, wenn man es dann so hinbaut, wird es so attraktiv. Man kann dir alles einreden. Nee. Martin. Was denn? Naja, das hatten wir schon auch vor längerer Zeit mit dem schwarzen Loch. Das wurde auch schon angeboten. Ja, ich habe es zurückgegeben. Das ist ja schon eine Zeit her, ich habe mal wieder einen Schuss geholt. Also Martin wusste schon von vornherein, worauf es hinausläuft. Weil es hatte man ihm ja schon mal angeboten. Genau. Da ist Martin gar nicht mehr darauf eingestiegen. Francis, Lucille, Wayne, Lickerman, alle erzählt und dann kam das Grauen und das hat mich verschluckt und das hat mich dann aufs andere Ufer getragen. Durch das schwarze Loch ins andere Ufer. Durch die Röhre. Der Tunnel unter dem Saal. Ich glaube, Staubsauger. Der René ist ja voll dann. Was? den René, ne? Der René war ganz fuchsteifels wieder im Staubsauger. Welcher René? Der Grazer. Ach, der. Der Staubsauger. Der Vakuumcleaner. Ja, auf was ich jetzt sagen wollte, ich wollte. Oder werde. Wollte, werde, könnte. Jetzt aber ran. Dass das schon immer wieder so eine Karotte vor der Nase für mich geblieben ist, unterstützt auch davon, dass ich erlebe mich, ich lebe einige Zeit, da muss überhaupt nichts passieren, da wird gar nicht besonders für Entertainment gesucht, da renne ich 5 Tage durch die Welt wie Buster Keaton, mache kein Gesicht. Am 6. Tag zerwutzle ich mich über nichts, weil einfach quasi nicht Energie gespart ist und man wacht über das Sein etc. Und dann kommen wieder, dann gibt es wieder Party, dann geht man wieder fort und dann hat man, dann ist es wieder erschöpfend. Und was ist jetzt? Und dann gibt es ja eine Art von schwarzes Loch und dann wird es auf einmal gefürchtet. Und aus dem ganzen Geschehen heraus kam irgendwann die Idealisierung für mich, ja dann setz dich doch abends hin und spüre es, wie schon seinerseits sagt, sit in the center of the fire. Pure Beauty. Sei. Aber wirklich gemacht habe ich das eigentlich noch nie. Und warum? Dann kannst du ja nicht wissen, ob es was bringt. Aber ja. Wie bist du wieder rausgekommen? Aber jetzt sagst du Gott, das ist ja eh nur, das war ja nur ein Fake, dieses Angebot. Ja, ich habe es gerade vorgeführt, wie man euch verführen kann. Genau, ich habe es aber nicht angenommen. Das Leben des Breien. Ihr seid alles Individuen. Ich nicht. Alles fühlt sich gut an. Was man sich so alles bieten lässt, oder? Ja. Aber man wird ja, auf die Dauer wird man schlauer. Ja, genau. Denkt man. Weil die Falle, dass du nicht reingetreten bist, das war die nächste Falle. Weil jetzt denkst du, du kennst die Fallen. Da denke ich jetzt drüber nicht nach. Ja, die Falle, dass man jetzt denkt, man kennt die Fallen alle, ist natürlich die größte Falle. Weil da, diese Arroganz ist sehr gefährlich. Das ist jetzt nicht mein schwarzes Loch. Was? Nochmal. Was ist jetzt mit meinem Schwarzen? Ohne Bonbon im Mund. Wenn ich hier sitzen würde und immer einen lutschen. Das wäre was. Dass, dass dieser Aspekt, ich erlebe den manchmal als anziehend und alles mal furchterregend. Vielleicht ist es Körperchemie. Je nach Tagesform. Manchmal rein in den Scheiß und dann seh dich. Fürchtet euch nicht und dann, was kostet die Welt? Weil ich bin ziemlich schizophren, einmal zu genießen, dass jetzt in diesem Befindlichkeit, Seinszustand, nennen wir jetzt schwarzes Loch, ist einmal eine Freude, dass dir jetzt niemand auf die Nerven gehen kann, du jetzt in nichts eingebunden bist, das dich nervt, an dir zehrt. Und anders mal kommst du vor, wie auf den Mond geschossen, das verlassenste, einsamste Wurm. Und das ist jetzt mein Resümee mit 50, das ist ja irgendwie scheiße. 50? Ja, aber es wird besser. Das ist aber mit aller Versuchung wird besser. Ich kann jetzt aus dieser Suada keine konkrete Frage heraus filtern, aber es lässt mich mit einem balken dicken Fragezeichen herumrennen. Und es ist ganz wirft ein komisches Licht. Ja, musst du das Fragezeichen mal strecken, dann wird es zum Ausrufezeichen. Streckt dich mal. Darf ich mit Schwester Eva fragen, und wie macht man das? Halt dich gerade, Junge. Lauf nicht so, halt dich gerade. Du bist doch der Masseur. Wie man mit der Masse umgeht. Ausrufezeichen, immer frisch ans Werk und nicht als Fragezeichen. Keine Ahnung. Nimmt man gerade laufen. Gerade wegen, dass es scheiße ist, haue ich jetzt rein. Oder was auch immer. Immer gerade. Ich weiß. Und zwar ohne Makete. Es fühlt sich dann mach. Früher mit Makete, jetzt schon ohne. Jetzt machst du es schon mit der geschärften Zunge. Ah, schon immer. So, auch immer? Nach deinem Motto, ihr dachtet, ihr werdet weiser, ihr werdet aber nur müder. Ja. Das ist auch das Schicksal der Zunge. Ja. Denk mal. Naja. Wie ihr seht, der Hinweis ist einfach nur, es gibt kein Entkommen. Ob du jetzt im schwarzen Loch oder da oben fummelst oder dazwischen oder irgendwo. Alles ist anders, aber... Das ist ja schon alles geschrieben. Ich kann nicht arbeiten. Ja gut, aber das ist jetzt... Na, aber geschrieben oder nicht. Auch wenn es nicht geschrieben wäre, wäre es immer noch, wie es wäre. Sagst du, wie mit einem brochenen Fuß auf der Straße ist alles geschrieben? Klar, kannst du das sagen. Wenn du es aber zu mir sagst, mache ich über den Kopf kürzen. Ja, dann mach ich das. Bisschen Mitgefühl. Na, nicht. Das bringt den zum Lachen, der macht gar nichts. Okay. Man trifft ja nicht dich auf der Straße. Hoffe ich. Mit gebrochenem Fuß. Immer diese fiktiven Dinger da. Treff mich mal mit einem gebrochenen Fuß auf der Straße. Und du sagst mir, ist alles schon geschrieben. Nein, aber. Dann schreibt dir mein Rechtsanwalt was. Die Klageschrift ist auch schon fertig. Hilfe, Hilfe, es hilft nichts. Diese Hin und Hers, wir haben das schon uns heute viel lustig gemacht über Entwicklung, Transformation. Und gleichzeitig ist bei diesen sogenannten Durchläufen, Prozessen, immer wieder auch so ein Gefühl, durchgekocht zu werden. Ja, du bist im Negerkral und sitzt schon in der Pfanne. Ist es, weil man stolz ist? Die Kannibalen umzingeln dich schon. Den Isagadatta, sein Lehrer zum Beispiel, der referiert immer sehr viel über den Stolz. Ja, du bist stolz, das weißt du. Dass man immer diese Scheiße hat, weil aus dem... Nee, du, Martin ist ein Synonym für Stolz. Apartheid. Weißt du, Apartheid, das ist sich speziell, speziell zu sein, apart zu sein. Apart ist ein Partikel unter anderen Partikeln, also apart, apart, also ein Teilchen vom Sein, nicht das Sein, das ist apart. Und das ist Arroganz. Wir zurück zum Staat, das darf man ertragen bis zum Schluss, weil da waren wir nichts. Denn was? Das dürfen wir ertragen bis zum Schluss. Da ist nichts zu ertragen, es ist einfach nur eine Tatsache, dass dieses kleine Früchtchen, was da ich nennt, apart ist. Das arroganteste Arschloch, was man kennt, was morgens wach wird. Jeden Tag im Spiegel sieht. Schon beim Wachwerden, arrogant gehend. Ja, ist so. Und dann denkt natürlich, keiner von mir hat es Buddha erleuchtet, Buddha hat es auch nicht geschafft, aber ich. Wenn einer, dann ich. Das war Yuji sogar, der hatte die Arroganz. Bevor er zu Ramana gegangen ist, total arrogant, ich habe alles, alle Techniken, alle was auch immer. Ja, ja, alle Erleuchtungen schon gehabt. Nee, ich, wenn einer jemals bereit war für das, die Erleuchtung, dann ich. Kein anderer war jemals so bereit wie ich. Dann kommt er zu Ramana und fragt, ja, das scheint, du hast was, was andere nicht haben, kannst du es vielleicht auch mal abgeben? Ja, kann nee, ich, aber es ist da, es ist frei zur Verfügung, aber kannst du es nehmen? Kann man es haben? Sein, das zu sein, ist mehr als einfach. Aber haben ist unmöglich. Keiner kann es nehmen. Weil da, wo du das Sein bist, gibst dich nicht. Als Seiender. Und da, wo du ein Seiender bist, bist ein Schmarrn. Totaler kleiner Fuzzi. Ohne Energie und ohnmächtig in deiner Natur. Als kleines Person. Aber wie kann man sich den Tagesangelegenheiten widmen? Tagesangelegenheiten. Jetzt lass mich aber mit deinem Ding da in Frieden. Jetzt wirst du ja wirklich Eva. Jetzt bist du Eva. Meine, nicht dich, Eva. Das ist die Beschwerde. Gehst du, Frau, es, nicht, gehst du es nicht sein, darfst du ihn ansagen? Die Frau, die ständig wissen will, aber wo kommt das Geld her? Du gehst zum Sport und ich muss mich darum kümmern, was die Kinder was zum Essen haben. Das hört sich jetzt so an. Was mache ich da im Alltag mit? Eva, sag ihm, was man da im Alltag mitmacht. Weißt du was? Nein, auch nichts, ne? Ich auch nicht. Ich sage nichts mehr. Ich sage auch nichts mehr. Zum Alltag sage ich nichts mehr. Da setze ich mich immer in die Messe im Alltag. Ich gebe keine Ratschläge mehr. Nie wieder. Das verspreche ich jetzt. Habe ich mich schon versprochen. Ne? Warum? Was? Warum gibt es da keine Ratschläge mehr? Ja, guck dir, keiner macht eh, was ich sage. Ist ja wie in Wind gepustet. Ja, ist so. Ich mache diesen Job jetzt seit, weiß nicht, 15 Jahren oder so. Ständig erzähle ich Leuten irgendwas und was sie sind. Und die sitzen, die gleichen Gestalten setzen sich seit 15 Jahren vor mich hin, als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Ich gebe ihm die, also Leute attestieren mir, dass die Hinweise nicht schlecht sind. Vielleicht sind wir eine andere. Aber kommen immer wieder und immer mit den gleichen Fragen. Dann sagen sie mir, ich habe jetzt eine neue Frage, aber die haben sie mir vor 5 Jahren gestellt oder vor 10 Jahren. Aber also die haben diese eine Frage. Und die vergessen immer wieder, dass sie mich da schon mal ein paar Mal gefragt haben. Und dann antworte ich wieder. Voller Geduld. Denke ich, diesmal muss doch aber. Die Hoffnung stirbt nie. Aber auch diesmal hat es wieder nicht gefruchtet. Weil ich sehe sie dann wieder in 5 Jahren. Nee, es hat noch nie was geworden. Aber das finde ich da super. Es hilft nichts. Stell dir vor, es würde was helfen. Einer könnte es kriegen dadurch. Es würde wirklich einen Nutzen haben. Es würde funktionieren. Das wäre die Hölle. Es gäbe wirklich etwas, was ich tun kann, was es verändern könnte. Das, wo ich einen Vorteil haben könnte. Wo ich dann was im täglichen Leben was von habe. Es interessiert mich ein Schmarrn, ob du im täglichen Leben was hast oder nicht. Es geht mir wirklich so am Arsch vorbei, ob irgendeiner hier am täglichen Leben besser geht oder schlechter geht. Ich glaube es mir. Ich habe es auch schon unendliche Mal wiederholt. Dass es mir wirklich ein Furz in der Leitung ist, ob es euch besser oder schlechter geht. Wenn mich was interessiert, dann, dass ihr das seid, was ihr seid. Und das braucht kein besser oder schlechter gehen. Und der Rest interessiert mich ein Furz. Ich sag's euch. Ich meine es so. Ob ihr tägliches Leben habt oder nicht habt, oder in Hamburg fällt ein Spaten nicht um. Fertig. Ob die Falten noch mehr wären oder euch die Birne gegen die Wand haut oder irgendwas, es ist mir. Es geht mir nur peripher irgendwo vorbei, nennt man das. Haben wir in 70er Jahren, das war der Spruch, es tangiert mich doch nur peripher. So, jetzt habe ich es euch mal gesagt. Aber ich habe mich trotzdem verändert, aber du kannst es nicht sehen. Schließ dich unserer Veränderung. Öffne dich. Du bist so unsensibel. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe, euch geht's allen. Wir blühen und gedeihen und du siehst. Besonders er mit seinen unähnlichen Kindern. Ich merke es nicht. Kaum guckt man nicht hin, hat er schon wieder ein Kind. Man kann sich ja sonst nicht. Du bist schuld, wenn die Welt untergeht. So Leute wie die. Wegen dir werden wir bald 8 Milliarden haben. Ich habe meinen Beitrag geleistet. Na gut. Die Banker haben eine große Sperrenbank. Ja. Alles auf die Bank gelegt. So, gut. Jetzt aber ernsthaft. Was war los? Beste Christa. Christa hat jetzt das Geld. Jetzt ist alles vorbei. Jetzt kann die Ehe abgehakt werden. Bis jetzt hat sie getrauert, aber jetzt ist alles gut. Alle beschweren sich immer, dass wenn man mir was erzählt, dass es die Welt weiß. Ich verstehe das gar nicht. Ja, hallo, ich habe nichts gesagt. Michael ist gar nicht hier. Den hört ihr gerade nicht im Lachen. Das ist ein Pantomime. Ein Sprachakrobat. Es geht. So, nochmal zurück. Wo waren wir? Oh, wir waren ja schon fast vorbei. Da habe ich ja Glück gehabt. Ja, letzte Frage. Da hast du noch was gehabt? Ja, was noch wieder einsteigen auf das Folge, was mich interessiert hat. Also man kann sich nicht aussuchen, dass man erleuchtet wird. Du konntest dir noch niemals deine Eltern aussuchen. Okay, das ist immer. Geschweige denn ein Körper, der dann möglicherweise irgendwann mal. Darum will das Bewusstsein ja 7 Milliarden hat es jetzt. Es variiert, dann, weil bei einem wird es vielleicht hinkommen. Weil. Es hat mit. Also es macht eine große Menge, weil dann ist nach der Mengenlehre ist die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass vielleicht bei einer Scheißfigur es klappt. Nee, ich meine es ernst. Das ist so. Bei Ameisen hat es nicht funktioniert, da gibt es ja auch schon genug von Affen, das auch nicht, klappt auch nicht. Aber bei Menschen hat es möglicherweise noch ein bisschen Hoffnung. Aber ich habe eben schon mitgesprochen, habe gesagt, mach dir keine Illusionen. Die Masse zählt nicht. Ich glaube, es wird bei keinem passieren. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ob ich was oder hätte ich was geschissen, weil wenn ich mir denke, dass ich es dann wirklich bin. Und muss dann hier sitzen, wa? Ich mache jetzt keine Werbung dafür, ich sag's dir. Es ist der frustrierendste Job, den du dir bestimmt nicht wünschst. Schule jetzt um oder was? Das ist zu spät. Ich mach wieder einen auf Bauern, habe ich ja gelernt. Nein, das ist auch nicht mehr, weil ich denke mal, wenn du jetzt mit deiner Arbeit wie du bist und du das so gelernt habe, dann sozusagen und anfängst einen normalen Job. Nur so als Boss könnte ich noch durchkommen. Du meinst, als Angestellter hätte ich wenig Chancen. Es gibt ja sehr viele Tätigkeiten, die wir alle machen müssen oder dürfen, die verschiedensten nicht. Aber du denkst mir, tust du das schwer? Also, weiß ich gar nicht. Was durchblicken da, ja? Das hört sich jetzt interessant an. Vielleicht soll ich mal probieren, ob ich das nochmal schaffe. Ja, was wäre denn dann schon ein schöner Job? Ich weiß nicht, was hast du denn vorher gemacht? Ich bin so eine Art agrarwissenschaftlicher Ingenieur. Das sind ja meine Pflanzen hier. Ja, ein alter Tierchef. Warum gucken sie auch immer so begossen? Ja, ich könnte mir einfach einen Bauernhof kaufen und dann mich zur Ruhe setzen mit meinen Zielen. Die Vision ist nicht so lustig. Was lässt sich besser melken als Super? Da bist du aber ein wirklicher Profi, oder? Was? Da gibt es aber welche, die merken mehr. Ja, aber ich lerne ja mehr. Ich bin ja noch in der Ausbildung. Naja, es ginge noch besser, ja. Da könnte man noch Techniken anwenden. So gesehen ist es ja nicht schlecht, dass es weniger Leute gibt, weil sonst würde das ja alles zusammenbrechen. Dann würde ja keiner mehr normal arbeiten, sozusagen, oder? Denkt man sich. Ich glaube, alle, die jetzt hier sitzen, die werden morgen oder übermorgen dann wieder schweren Herzens oder überhaupt, weil das Geld muss rein, da wird doch einiges dann wieder an Arbeit gehen, was man möglicherweise nicht möchte. Also jeder wird sich wieder montags vergewaltigt. Ist auch gut. Nee, eigentlich ist das halt die Befreiung, die jeder sucht, ist eigentlich, weil sich jeder irgendwie vergewaltigt vorkommt vom Sein, dass er etwas tun muss, wo er eigentlich zu gut für ist. Das denkt sich eigentlich jeder. Eigentlich bin ich ja zu gut für diese Arbeit oder ich hätte ja was Besseres verdient oder zumindest mehr verdient als das, was ich habe. Das gehört dazu. Und jeder Moment fühlt sich wie eine Vergewaltigung an, wo du etwas tun musst, was du eigentlich gar nicht möchtest. Jeden Morgen fängst du damit an, dass du aufstehen musst, obwohl du es gar nicht willst. Dass die Blase drückt oder irgendwas, so ein Ding, oder Kaffee oder Job oder irgendwelche Sachen energetisch dich hemmt, hochjagen. Schon eine Art Vergewaltigung für diese Puppe, die du denkst zu sein. Was spielt mich jetzt? Und dann möchtest du nicht die Puppe sein, du möchtest der Puppenspieler werden, da hinten. Das wäre dein bessere Job, wo du die Quelle bist von allem, wo du alles spielst, aber nichts Gespieltes bist. Das ist deine Sehnsucht nach eben dem Wechsel von Arbeitsstelle, vom Gespielten zu dem, der alles spielt. Aber jetzt habe ich es geschafft. Jetzt bin ich in der Pension. Wie heißt die denn? Pension Altenlöhne. Ja, dann kommen die anderen. Dann wird ja noch Konkurrenz aufgebaut. Kommen noch die Rentnerinnen hinter dir her. Der hat noch was. Das rentiert sich mit dem. Sein Rentner, der rentiert sich. Naja. Nee, es hört nicht auf. Keine Chance. Also die Erfahrung von dieser Art von Vergewaltigung, die ist von Anfang bis Ende. Keine Chance. Piep. Da piepst schon. Aber das Konzept der Demut ist ja dann prinzipiell gar nicht so schlecht, oder? Doch, ist auch schlecht, weil dann bist du vergewaltigt von der Demut. Ja, ja. Du wechselst immer nur den Arbeitgeber. Bringt nichts. Du bist einfach ständig vergewaltigt von dem, was du bist, ob das willst du oder nicht. Bloß du musst, wo ich darauf hinweise, ist, dass du halt der Vergewaltiger, das Vergewaltigen, das Vergewaltigte bist. Da gibt es keine Trennung. Im Wesen bist du das Ganze. Und von sich selbst vergewaltigt zu werden, naja, beschwer dich mal. Selbst schuld. Es gibt keinen anderen, der dich vergewaltigt. Du vergewaltigst dich ständig selbst. Ja. Also was soll's? Es bringt ja auch nicht, das zu wissen, sondern die Erfahrung von Vergewaltigung hört nicht auf. Aber und wenn man dann sieht, es hört nie auf, es hatte nie einen Anfang, nie ein Ende, dann wen kümmert es, wie die nächste Vergewaltigung sein wird. Dann ist halt der Nächste da. Der nächste Umstand, der wieder bestimmt, wie es zu sein hat. Immer weiter, immer weiter. Aber wenn ich endlich von der Schule raus bin, aber dann geht es mir... Ja, wenn ich erstmal rauchen darf. Wenn ich dann eine Frau habe, das ist super. Wenn ich dann ein Geschäft habe... Na, Frau, das war nie mein Ding. Nein, Auto ja, aber Frau... Ne, rauchen okay. Moped... mit Sozius, aber nur ab und zu, mit wechselnden Begleitern. Diese eine ständig an der Seite, es reicht ja, wenn ich mich schon jeden Tag sehen muss. Das geht nicht. Die Hölle ist ja so schon groß genug, aber dann noch einen ständigen Erinnerer. Also die ersten 3 Monate sind es ja noch pflegeleicht. Dann trauen sie sich ja noch nicht so viel, aber danach wird es hart. Ja? Gegensätzlich. Ja, da geht dann der Arbeitskampf los. Wer macht was in unserer Beziehung? Da müssen wir noch dran arbeiten. Also wenn die Arbeit anfängt, bin ich weg. Das geht. Aber du weißt nicht, wie schön Enkelkinder sind. Ja, aber die kann man auch ohne Ehe haben, habe ich gehört. Er probiert das gerade. Ich sage nur, macht man sich wieder etwas vor. Ja, ja. Aber in Wirklichkeit, dann kommen wir, hast du wieder die gleiche Vergewaltigung. Das von der auch der Engel hat es nicht gebracht. Auch die Kommunisten. Lenin, Engel, Marx. Alles Murks. Okay. Dann freut euch nicht, aber macht euch nichts draus. Oder freut euch und keine Ahnung. Also schlaft nicht gut. Wie war das? Ich vergesse immer die Reihenfolge. Wach auf, bevor du einschläfst. Oder wenn du einschläfst, weißt zumindest wo. Naja, okay.